ich werde heute zu Anti-Amerikanismus sprechen. Und zwar werde ich erst einsteigen damit, wie ich dazu gekommen bin, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was ganz stark im Zusammenhang mit 9/11, dem Anschlag in New York am 11. September 2001 steht. Und das ist ja auch insofern aktuell, weil es gerade der 10-jährige Jahrestag oder weil jetzt bald der 10-jährige Jahrestag des Anschlags ansteht und Verschwörungstheorien, die mit 9/11 von Anfang an verknüpft waren, nach wie vor zirkulieren. Es wird beispielsweise in Leipzig, wo ich promoviere, auch ein großer Kongress dazu stattfinden, wo die weltweit renommiertesten Verschwörungstheoretiker eingeladen werden. Organisiert wird der ganze Kongress von Jürgen Elsässer, einem der damals wichtigsten Vordenker der Antideutschen, der eine etwas seltsame Entwicklung hingelegt hat, die gesondert zu diskutieren wäre, die ziemlich interessant ist, wenn man sich fragt, wie jemand aus einer radikalen Linken eine relativ wichtige Rolle gespielt hat, auch Diskussionen lange Zeit mitbestimmt hat, so eine Wendung genommen hat hin zu einem nationalistischen, antisemitischen Verschwörungstheoretiker. Das findet in Leipzig statt, jetzt am 10. September, an dem Wochenende. Es wird in Karlsruhe auch ein großer Kongress mit Verschwörungstheorien stattfinden. Also dieses Thema 9/11 ist jetzt gerade wieder auch in den Medien sehr präsent. Und das war für mich damals auch der Beginn, mich mit zum einen der Geschichte Amerikas auseinanderzusetzen, dann aber vor allem auch mit Amerika-Bildern innerhalb der deutschen Linken. Und das war ursprünglich eine politische Motivation, weil ich damals in Freiburg studiert habe und am Tag der Anschläge damalige Freunde von mir eine Flasche Sekt geöffnet haben und gesagt haben, jetzt wurde das Herz der imperialistischen Bestie getroffen und Amerika kriegt jetzt das zurück, was es die letzten Jahrzehnte lang ausgeteilt hat. Also so ein klassischer antiimperialistischer Reflex, der damals, ich war noch relativ jung oder gerade so in der Politisierungsphase, bei mir auf Unverständnis gestoßen ist, weil ich irgendwie gemerkt habe, das geht nicht. Also man kann nicht in Anschlag auf das World Trade Center mit zwei Flugzeugen und 3000 Menschen ermordet wurden, irgendwie gutheißen oder als eine Form der antiimperialistischen Befreiungstat abfeiern. Und das war für mich so die Motivation zu fragen, wie funktioniert sowas? Also wie ist diese Reaktion zu erklären, wie ist die Reaktion zu erklären von Leuten, die mir politisch auch mal nahe standen oder wo ich zumindest glaubte, dass sie mir politisch nahe stehen. Und dann habe ich angefangen, mich auf einer theoretischen Ebene mit Anti-Amerikanismus auseinanderzusetzen und kam dann im Zuge der historischen Beschäftigung auch zunehmend darauf, dass das Verhältnis der Linken zu Amerika keineswegs so eindeutig ist historisch, wie es heute scheinen mag. Also die Linke keineswegs immer antiamerikanisch war, sondern eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg ihr ein positives Amerika-Bild vorherrschte. Die Gründe dafür werde ich nachher noch benennen. Und gerade auch in dem, was man sozialrevolutionäre Linke nennen kann, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch bei Marx, ein sehr, sehr positives Amerika-Bild vorhanden war. Das sind so einige Punkte, die ich heute in einem kurzen Vortrag anreißen will. Viele Sachen kann ich wirklich nur anreißen. Ihr könnt mich aber auch jederzeit unterbrechen, weil das nicht so, ich rede eine Stunde und dann diskutieren wir eine Viertelstunde und dann ist vorbei sein soll, sondern ihr könnt jederzeit irgendwie Zwischenfragen stellen oder wenn ich Namen um mich werfe, mit denen ihr nichts anfangen könnte, einfach unterbrechen. Es gab heute Morgen übrigens auch einen ganz interessanten Beitrag auf Deutschlandradio, die sind ja auch immer in der Mediathek zu hören, weil Deutschlandfunk anlässlich der von 10 Jahren 9/11 und anlässlich der Wirtschaftskrise so eine dreiteilige Serie hat, Amerika wohin oder irgendwie so heißt die. Und das war heute Morgen eine Radiosendung mit Hans-Ulrich Gumbrecht. Das ist ein Literaturprofessor in Stanford, der ursprünglich aus Würzburg kommt und seit 22 Jahren in den USA lebt und halt an der Elite-Uni. Und der hat auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und ist relativ pro-amerikanisch in seinen Ansichten. Und das ist ein ziemlich interessantes Radio-Interview und er steigt auch damit ein, dass er sagt, er ist in Würzburg irgendwie am Bahnhof angekommen, hat ein Taxi genommen und kommt so ins Gespräch mit einem Taxifahrer, der ihn dann fragt, wo er denn wohnt und er sagt, ja, in Kalifornien und dann ist der Taxifahrer ganz betroffen und sagt, oh, dann sehen Sie ja viel Armut. Und er ist so, also Gumbrecht ist so verdutzt und denkt so, was meint der Taxifahrer jetzt? Und das ist ein kleines Beispiel dafür, wie ein bestimmtes Amerika-Bild eigentlich bei fast jedem vorhanden ist. Also jeder hat irgendeine Vorstellung der amerikanischen Gesellschaft, die meistens ziemlich wenig mit den realen gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat. Und das ist dann die Frage von, also Rassismus, der allgegenwärtig sei, die Frage von Armut, die viel schlimmer sei als in europäischen Gesellschaften. Der Taxifahrer hätte wahrscheinlich niemanden gefragt, der in Athen lebt, wie das mit Armut in Griechenland oder sowas ist. Aber bei Amerika gibt es so ein so ein Überschuss. Und ich möchte gar nicht sagen, dass diese Aussage antiamerikanisch ist oder da ein Ressentiment dahinter steckt. Das ist nur so, dass man sich zu Amerika eigentlich nicht positioniert. Jeder positioniert sich zu Amerika. Das ist so wie zum Nahostkonflikt, hat auch jeder eine Meinung. Die deutschen Linken allen voran, die immer auch einen Lösungsvorschlag für eine ziemlich festgefahrene Situation haben. Aber es gibt auch in der Alltagskultur, deswegen habe ich nicht nur hier ein Liter Cola mir eingeschenkt in ein Coca-Cola-Glas, sondern mir auch überlegt, was ich so als Beispiel bringen könnte für so eine Instrumentalisierung oder ein Einsetzen von Anti-Amerikanismus in Werbung, in Populärkultur. Und ich hatte lange Zeit so ein Beispiel, was ich in anderen Vorträgen immer gebracht habe, weil auf dem Weg zur Arbeit bei mir so ein großes Bionade-Plakat hing und die Überschrift war dann Holunder statt Blackberry. Und also genau dieses, man bringt einen deutschen Begriff und die Botschaft, die dahinter steckt, ist, wir sind kein amerikanisches Getränk. Wir sind ein deutsches Getränk und Bionade gerät sich ja auch immer als das Getränk der Antiglobalisierungsbewegung. Und das aktuelle Beispiel, das ich gefunden habe, wir haben jetzt hier leider keinen Internetzugang, weil wenn man auf die Seite von Dieter Kohler geht, hat man noch so einen kurz illustrierten Clip von irgendwie 15 Sekunden, wo das Ganze dann noch so untermalt wird von Musik oder so. Aber genau so ein Ding wie uns gibt es nicht überall nur da, wo es am schönsten ist. Und dann natürlich vor allem das Straßenschild Schmalkalden. Und der will natürlich nicht in Schmalkalden leben, wo es am schönsten ist. Und dann bezeichnenderweise eben Amerika durchgestrichen. Also sowas, und da fragt man sich, bei sowas, wir können nachher darüber diskutieren, ist das jetzt schon antiamerikanisch oder spielt das mit bestimmten Ressentiments? Aber Leute, die so eine Werbung entwickeln, überlegen sich ja was dabei. Das soll irgendwie Leute anziehen, dann Vita-Cola zu kaufen. Es ist klar, welche Cola aus Amerika kommt. Das ist Coca-Cola. Die Linken kritisieren Coca-Cola dann eher, weil Coca-Cola für den Mord von Gewerkschaftern in Kolumbien verantwortlich ist, was eine richtige Kritik wäre. Aber genau sowas ist ein Beispiel für so den Einsatz von Anti-Amerikanismus. Oder ich würde sagen, zumindest im Spielen mit anti-amerikanischen Ressentiments in der Werbung. Das ist dann nicht ganz so krass, aber natürlich auch ein Spiel mit diesem Begriff Stars. Auch wir haben Stars nachts über dem Thüringer Wald. Nicht so wie ein Stars in Amerika ist klassisch konnotiert mit irgendwie Hollywood und die Filmstars und so. Wir haben hingegen Dieter Limo aus dem Thüringer Wald. Eigentlich gab es drei, aber das eine ist jetzt nicht da. Aber das wollte ich auch nur so kurz zur Illustration. Ich hatte mir auch noch überlegt, weitere Bilder zu zeigen, was dann eher Bilder von das Gleiche irgendwie, oder? Was eher Bilder gewesen wären von Nazi-Aufmärschen anlässlich des Irakkrieges. Da gibt es aber auch genug Sachen im Netz, die ihr so findet. Weil das war dann der nächste, um nochmal auf so meine politische Entwicklung zurückzukommen, der nächste große Streitpunkt, wo das Verhältnis zu Amerika natürlich sehr relevant war. Das war die ganze Auseinandersetzung um den Irakkrieg. Und zwar unabhängig davon, wie man zum Irakkrieg steht, das können wir nachher auch gerne diskutieren, gab es im Zuge der Kritik am Irakkrieg auch wieder ein Aufleben antiamerikanischer Ressentiments, wenn dann beispielsweise Bush mit Hitler verglichen wurde und der Angriff auf den Irak mit dem Überfall auf Polen und so weiter. Und allen voran waren das interessanterweise die Nazis, aber nicht nur die Nazis, sondern auch in Teilen der Friedensbewegung, wo genau solche Plakate gezeigt wurden, wo solche Reden geschwungen wurden. Jetzt gerade ist ja, wenn man schaut, wo Amerika in der Presse ist, neben der Wirtschaftskrise und dem Hass auf Ratingagenturen, den amerikanischen Ratingagenturen, wo in der aktuellen Jungle ein ganz interessanter Artikel von Gerhard Schei dran ist, der diese Kritik an oder diesen Hass auf die Ratingagenturen wiederum kritisiert als eine falsche Form der Kapitalismuskritik, ist es ja vor allem die Wiederwahl Obamas, die gerade oder die mögliche Wiederwahl, also Präsidentschaftswahl, die bald ansteht und das Erstarken der Tea Party-Bewegung, wirklich ziemlich durchgeknallte rechter Flügel der republikanischen Partei. Und interessant ist aber, dass bei den ganzen Diskussionen in Deutschland immer wieder das, was ich vorher schon gesagt habe, so ein Unverständnis gegenüber den innenpolitischen Verhältnissen Amerikas deutlich wird und auch so ein Nichtverständnis der anderen gesellschaftlichen Konstitution Amerikas. Da werde ich auch noch einige Sachen dazu sagen. Was aber natürlich jeder weiß, ist, dass Rassismus ganz schlimm ist und die Amis eben viel schlimmer als die Deutschen, was dann so der Subtext ist. Und häufig kommen dann noch die Indianer und so eine Indianerromantik, also die es auch in der deutschen Geschichte ganz stark gibt. Einige von euch sind bestimmt mit den Karl-May-Büchern aufgewachsen. Das kann ich auch von mir selbst sagen. Und dann fand dann Winnetou und Old Shatterhand irgendwie ganz cool und so. Und das ist alles harmlos, wenn man so als Einzelfänomene nimmt. Wenn man aber versucht zu verstehen, wie sich sowas einbettet in die ideologische Struktur, dann muss man eben auf zur Frage kommen, was Antiamerikanismus ist als eine bestimmte Form der Ideologie und als ein Ressentiment. Ich möchte das nochmal deutlich machen, auch am Beispiel einer Rede, die der NPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Gansel gehalten hat, zwar anlässlich der Wahl Obamas, wo er einen Text verfasst hat mit dem Titel oder mit der Überschrift Afrika erobert das Weiße Haus. Und darin beklagt er dann die amerikanische Allianz von Zitat Juden und Negern, die im Schmelztiegel Amerikas allgegenwärtig sei und den Homo Multiculturalis in Gestalt von Barack Obama hervorgebracht hat. Und Gansel plädiert dann dafür oder stellt dem einen Wunsch gegenüber, dass nämlich Amerika zunehmend eine isolationistische Außenpolitik betreibe, also sich aus den Belangen der Welt raushalte und sich nur um sich selbst kümmere, weil das, was Amerika nach außen trage, immer nur von Übel und vor allem zur Unterdrückung der Völker diene. Und erst wenn Amerika sich eben zurückziehe, könnten wieder, Zitat, die Völker der Welt aufatmen. Zitat Ende. Diese neonazistische Sicht ist der extremste Ausdruck einer Feindschaft gegen Amerika, die aber in Europa eine jahrhundertlange Tradition hat. Und zwar verweist diese Tradition auf historisch tiefer gelegene Schichten des antiamerikanischen Ressentiments. Ich werde das auch alles später noch ein bisschen weiter ausführen. Das ist genau diese Klage über die Kulturlosigkeit, also Amerika hat keine Kultur im Gegensatz zu den alten europäischen Gesellschaften, der allgegenwärtige Materialismus, Amerika lebt über die Verhältnisse, so wie die Griechen, die auch alle faul sind und so viel Urlaub haben. Aber es ist vor allem Amerika mit den Riesensupermärkten und man muss immer ein größeres Auto haben, was auf die schwäbischen Spieße, wo ich herkomme, noch, würde ich sagen, sehr viel mehr zutrifft als auf die amerikanische Gesellschaft. Aber da spielt das dann keine Rolle, sondern es ist halt der allgegenwärtige Materialismus in Amerika, dann auch der fehlende Bindung an eine staatliche Gemeinschaft und eben diese Betonung individueller Freiheiten, also American Dream. Und diese Form der Sicht auf Amerika, die ist auch unabhängig von der politischen Haltung. Das findet sich in der radikalen Linken, das findet sich in der extremen Rechten, das findet sich aber auch im politischen Establishment. Gerade in der Linken findet sich aber in den letzten Jahren, eben seit 9-11 verstärkt, also mit dem Afghanistan-Krieg, mit dem Irak-Krieg, immer wieder mit der Drohung oder mit dem vermeintlich halluzinierten Angriff auf den Iran, den Amerika plane, oder in ganz absurden Auswüchsen. In der jungen Welt wird beispielsweise der jetzige Aufstand in Syrien als von Amerika gesteuert, abgetan. Und das sind so Sachen, die auch jenseits des Diskutierbaren sind, die aber in einem bestimmten Spektrum der orthodoxen Linken, der stalinistischen Linken immer noch sehr verbreitet sind. Und diese Sicht auf amerikanische Außenpolitik oder da, wie geopolitische Konstellationen funktionieren, wurzeln in der Ideologie des Antiimperialismus, die eine stark vereinfachende Sicht auf die Welt hat, also so eine Aufteilung in Gut-Böse, eine manichäische Weltsicht, es gibt ganz klar Schwarz-Weiß und es gibt die Unterdrücker und die Unterdrückten und Linke haben ja immer ein gutes Gewissen und schlagen sich auf die Seite der Schwachen und Unterdrückten. Und das hat natürlich eine Geschichte, zum einen in der linken Theoriebildung, aber auch in der Geschichte sowohl West- wie auch Ostdeutschlands, nach dem Zweiten Weltkrieg, also wo in Ostdeutschland ja der Antiamerikanismus zu einer Staatsideologie wurde im Kontext des Kalten Krieges, wo ganz klar war, Amerika ist eben repräsentiert den Westen und die kapitalistische Führungsmacht. Und in der westdeutschen Linken entsteht eher in den 60ern die Dritte Welt-Soli-Bewegung, wo immer wieder zu Recht Kritik an der amerikanischen Außenpolitik formuliert wurde, in Lateinamerika etwa oder auch am Vietnamkrieg. Diese Kritik, und das wird nachher zu diskutieren sein, läuft immer wieder Gefahr bis heute in ein Ressentiment umzuschlagen. Und zugleich ist dieser Vorwurf, Amerika sei eine durch und durch kriegerische Nation, das findet man zum Beispiel, zwei Bücher mitgebracht, die das Ganze auch illustrieren sollen, in diesem wunderschönen Werk mit dem Titel Ami Go Home, 12 gute Gründe für einen Antiamerikanismus, von dem Junge Welt stalinistischen Chefideologen Werner Pürke und Wilhelm Langthaler. Wilhelm Langthaler ist von der antiimperialistischen Koordination in Wien. Das ist eine Gruppe, die ernsthaft eine Kampagne ins Leben gerufen hat, 10 Euro für den irakischen Widerstand. Also die haben Geld für irakische Terroristen gesammelt. Die nennen 12 gute Gründe für einen Antiamerikanismus. Das Ganze, was ich jetzt sehr kursorisch vorgetragen habe, wirklich in gebündelter Form auftaucht. Und das Interessante an dieser Sicht, also Amerika sei eine durch und durch kriegerische Nation, ist auch, dass sie völlig geschichtsvergessen ist. Wenn man heute, wir leben glücklicherweise in einer Zeit, in der seit 50 Jahren, abgesehen vom Jugoslawienkrieg, keine kriegerische Auseinandersetzung in Europa gegeben hat. Das ist aber nicht die Regel, wenn man sich die europäische Geschichte anschaut. Die europäische Geschichte ist seit dem 30-jährigen Krieg eine reine Geschichte von kriegerischen Konflikten, von religiösen Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert, dann im Zuge der Nationalstaatsgründung, zunehmende Einigungskriege und so weiter. Ich meine, gerade Deutschland als moderne Nation konstituiert sich auf dem Rücken des Krieges gegen Frankreich 1871. Also die europäische Geschichte ist eigentlich eine Geschichte von Kriegen. Und Amerika hat zweimal eine sehr wichtige Rolle gespielt, nämlich sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg. Was in so einer Sicht, dass Amerika eine durch und durch kriegerische Nation sei, unter den Tisch fällt. Und was ich auch meinte, dass so eine Kritik an richtigen Aspekten oder eine richtige Kritik an amerikanischer Außenpolitik auch immer Gefahr läuft, umzuschlagen, kann man ziemlich gut an der Kritik am Vietnamkrieg deutlich machen, die ja ein sehr wichtiger Trigger so für das Entstehen der Studentenbewegung war, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, auch in den USA ja selbst. Was nicht passiert, ist eine Auseinandersetzung auch mit der historischen Entwicklung, wie es zum Vietnamkrieg kam, weil es ja nicht so war, dass Vietnam davor befriedet war und dann ist Amerika reingerockt und hat einen Krieg angefangen, sondern die Ursprünge des Vietnamkriegs sind eigentlich die eines Dekolonisierungskrieges, den Frankreich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Also Vietnam war damals Teil von Indochina, das Teile von Kambodscha und Laos beinhaltet hat, das war französische Kolonie und nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen Entkolonisierungskriege, die von europäischen Ländern, natürlich vor allem von England und von Frankreich geführt werden, also Unabhängigkeit Indiens, aber eben auch die Unabhängigkeit Indochinas. Und das war ein äußerst brutaler Krieg, den Frankreich da geführt hat. Und Amerika hat klassisch, wenn man sich die historische Entwicklung betrachtet, immer eine antikoloniale Position eingenommen. Das geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, Monroe-Doktrin und so, ist nochmal einige von euch vielleicht im Geschichtsunterricht mal gehört. Oder im Studium, wobei das sich dann fortsetzt, diese Tradition. Und wenn man sich auch die Auseinandersetzung in der Anti-Hitler-Koalition anschaut, die ja nicht nur eine war mit UdSSR gegen die drei Westmächte, sondern auch innerhalb der drei westlichen Staaten, also Frankreich, England und USA, die Frage des Kolonialismus und der Entkolonisierung ein ganz großer Punkt der Auseinandersetzung war, weil Amerika festschreiben wollte, dass nach dem Ende des Krieges eine Entkolonisierung stattfinden muss. Das wird dann in der Atlantic Charter 41 auch festgeschrieben. Also es gibt eigentlich eine antikoloniale Tradition in der amerikanischen Geschichte, die auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass Ho Chi Minh, also der spätere Führer der Vietcong, in Vietnam, als er die Unabhängigkeit Indochinas proklamiert, auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung Bezug nimmt. Und das ist kein Zufall, das ist theoretisch durchaus konsistent. Er evoziert außerdem noch die allgemeine Menschenrechtserklärung nach der Französischen Revolution, aber es ist vor allem die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die für antikoloniale Theoretiker eine theoretische Referenz war. Sowas geht verloren und ich glaube aber, dass man so ein historisches Bewusstsein braucht und auch eine Kenntnis der Zusammenhänge, um dann so aktuelle politische Entwicklungen angemessen einschätzen zu können. Was auch immer wieder erstaunlich ist, wenn man sich so vor allem jetzt linke Diskussionen anschaut, ist, dass es einige Linke wohl immer noch nicht verkraftet haben oder nie verkraften werden, dass die Sowjetunion untergegangen ist und der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist, weil damit natürlich das politische Koordinatensystem ziemlich durcheinander gebracht wurde. Und mein Eindruck ist, dass viele Leute noch an so alten Kategorien festhalten, um ein völlig neues geopolitisches... Ich warte mal. Also es will ein Festhalten an so alten linken Analyseinstrumentarien geben und auch Kategorien, die meines Erachtens aber nicht mehr greifen, nicht mehr nützlich sind, um die aktuelle Situation zu verstehen. Ich glaube, man kann das deutlich machen an so einer Kategorie wie Internationalismus, wo sich wahrscheinlich alle Linke irgendwie drauf einigen können, ja, alle sind irgendwie internationale Solidarität und Internationalismus ist wichtig. Wenn man dann aber anfängt, darüber zu reden, was Internationalismus heißt, also wie so eine Kategorie inhaltlich zu füllen wäre, dann würde ich wahrscheinlich mit jungen Weltlesern nicht im geringsten übereinkommen. Für die wäre internationalistisch, das syrische Regime zu stürzen gegen einen westlich-imperialistischen Angriff von außen. Ich würde sagen, eine internationalistische Position wäre es, sich solidarisch mit der syrischen Bevölkerung zu erklären, die seit Wochen in sehr mutigen Demonstrationen gegen ein äußerst repressives Regime auf die Straße geht und dadurch zusammengeschossen wird und trotzdem nicht aufhört zu demonstrieren. Ich würde sagen, das ist eine linke Position und das ist eine emanzipatorische Position, die aber mit so alten Kategorien nicht mehr zu fassen ist. Beziehungsweise mein Plädoyer wäre es, deswegen auch die Auseinandersetzung mit Anti-Amerikanismus, die analytischen Instrumente neu zu überprüfen und gegebenenfalls auch Kategorien zu verwerfen. Und eine Kategorie, die zu verwerfen wäre, wäre eben die des Antiimperialismus, die meines Erachtens nicht mehr zu retten ist und auch nicht mehr hilfreich zum Verständnis. Wenn ich über Anti-Amerikanismus rede, dann kommt immer dieser klassische Vorwurf, man wolle jede Kritik an Amerika mundtot machen oder tabuisieren oder sonst was. Das ist falsch. Das muss man aber immer wieder irgendwie drauf eingehen. Das Gleiche, wenn man zu Israel redet und über den Zusammenhang von Antisemitismus und Antizionismus, kommt auch immer, man wolle ja jede Kritik an Israel tabuisieren. Darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, auf einer analytischen Ebene zu schauen, wo eine Kritik oder als Kritik daherkommt, das Ressentiment umschlägt in Ideologie. Und ich biete jetzt mal so drei Kriterien an, die eventuell nützlich sein können, um so eine ressentimentgeladene Feindschaft von einer gerechtfertigten Kritik unterscheiden zu können. Das lehnt sich an so ein Modell, um die Unterscheidung von auch legitimer Kritik an israelischer Politik und Antisemitismus zu treffen. Also Kritik an Amerika ist antiamerikanisch, wenn sie dämonisiert. Das heißt, wenn Amerika mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wird, oder während des Irakkrieges war das immer, wenn eben Bush mit Hitler gleichgesetzt wird. Zweitens, Kritik an Amerika ist antiamerikanisch, wenn sie delegitimiert, also wenn die bloße Existenz Amerikas als Übel betrachtet wird oder Amerika als ein inhärent, also ein innewohnendes Böse, als das Weltübel an sich gesehen wird. Und so eine Sicht auf Amerika hat eine Tradition in der europäischen Geschichte, die bis ins späte 18. Jahrhundert auch zurückreicht. Und der dritte Punkt ist, dass Kritik an Amerika antiamerikanisch ist, wenn Amerika mit doppelten Standards gemessen wird. Also um es auch wieder konkret zu machen oder an den Irakkrieg zurückgebunden, so richtig eine Kritik an den Folterungen durch amerikanische Soldaten in Abu Ghraib, also diesem Gefängnis mit diesen Bildern, die ihr alle kennt, mit diesem also wirklich widerliche Bilder. So richtig eine Kritik daran ist, so heuchlerisch wird sie doch, wenn man dann nicht drüber redet, was für Zustände in demselben Gefängnis unter Hussein während der Baath-Diktatur geherrscht haben. Also wo man eine Kritik dann einfach auch kontextualisieren muss, was sehr häufig nicht geschieht. Auch sehr bezeichnend ist, dass egal wo es einen amerikanischen Militäreinsatz gibt, die Friedensbewegung auf der Straße ist und Demonstrationen veranstaltet, es aber meines Wissens faktisch keine linken Demos, beispielsweise wegen der Massaker im Sudan gegeben hat, wo selbst nach UNO-Angaben 300.000 Menschen ermordet wurden und 2 Millionen vertrieben worden sind. Es gibt so gut wie keine wahrnehmbaren linken Solidaritätsaktionen jetzt mit den Aufständen in der arabischen Welt, sei es mit Libyen oder mit Syrien oder auch es gab nur wenig linke Solidarität mit der iranischen Oppositionsbewegung 2009 nach den Wahlen, die dann niedergeschlagen wurden, wo, um den Bogen zum Anfang zu spannen, Jürgen Elsässer sich sogar erdreistet hat, die Folterung iranischer Oppositioneller durch das Militärregime oder durch das Mullah-Regime zu rechtfertigen und sinngemäß, nicht, also der hat so Vokabeln verwendet, dass es den Stricherjungen und Prostitutionsmiezen der Opposition gar nicht so schlecht täte, wenn sie mal in den Folterkellern des Regimes und so weiter. Insofern ist aus meiner Sicht eine ernsthafte Beschäftigung mit Anti-Amerikanismus ein Teil einer Erneuerung emanzipatorischer Gesellschaftskritik. Und nur wenn man versteht, wie so Ideologien funktionieren, kann man auch, ich mag so Begriffe nicht wie verkürzte Kapitalismuskritik oder verkürzte Anti-Amerikanismus. Ich glaube, das ist nicht verkürzt, sondern schon vom Ansatz her falsch. Also ihr hattet ja vor einem Monat irgendwie einen Vortrag zur Kapitalismuskritik. Wenn man das Problem im Finanzkapital sieht, dann ist halt von der strukturellen Ansatzweise schon ein Problem da, wo die Frage ist, ob man sowas noch in eine emanzipatorische Richtung drängen kann. Wäre zu diskutieren, ich bin da eher skeptisch. Aber auch diese Auseinandersetzung mit Anti-Amerikanismus verstehe ich als Teil, als notwendigen Teil einer emanzipatorischen Gesellschaftskritik. Es gibt dann zwei Ebenen, die zu differenzieren sind. Das eine wäre eine ideologische Ebene, das ist genau diese jahrhundertlange Feindschaft, wo ich gleich noch drauf eingehen werde. Und es ist dann eben Kritik an der aktuellen Regierung, die jetzt ja irgendwie abgenommen hat, weil Europa so auf Obama abgefahren ist, als er gewählt wurde, wobei es gar nicht so sehr war, dass jetzt die deutsche Öffentlichkeit Obama gut fand für das, was er stand, sondern er war das Gegenbild zu Bush. Und Bush ist das der personifizierte amerikanische Texas-Cowboy, der die Welt in Schutt und Asche legt. Und Obama hatte vielmehr was in Anführungszeichen Europäisches. Also der schien distinguiert, artikulierter Professor von der Chicago University ist der deutschen Öffentlichkeit halt lieber als so ein vermeintlicher Texas Cowboy. Aber das sind die beiden Ebenen, die zu differenzieren sind. Also die ideologische Ebene und eine Kritik an aktuellen Politikpraktiken der amerikanischen Regierung. Das ist auch relativ schwer zu differenzieren und ich denke auch, dass diese theoretische Unterscheidung, die ich angeboten habe, auch zu schematisch ist und man wirklich immer von Einzelfall zu Einzelfall schauen muss, wo es wirklich Anti-Amerikanismus ist. Und das ist auch zu diskutieren, also das hatte ich auch an dieser Vita-Cola-Werbung versucht deutlich zu machen oder an der Aussage des Taxifahrers, wo ich jetzt sagen würde, nee, das ist kein Anti-Amerikanismus, aber es ist bezeichnend, dass ihm gleich sowas in den Kopf kommt. Ich möchte jetzt in dem nächsten Schritt auf einige grundlegende Charakteristika der amerikanischen Gesellschaft zu sprechen kommen, weil sie sich fundamental von den meisten europäischen unterscheidet, um dann noch zu Anti-Amerikanismus als Ideologieform zu kommen. Dieser Unterschied oder die Außergewöhnlichkeit der amerikanischen Gesellschaft wird in der wissenschaftlichen Diskussion unter dem Schlagwort American Exceptionalism zusammengefasst und das ist in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern ziemlich wenig verstanden, warum die gesamte Geschichte Amerikas und die Entstehung und Entwicklung dieser Gesellschaft dazu geführt hat, dass es eben diese grundlegenden Unterschiede gibt. Und ich werde da einige benennen. Ich denke, dass man Amerika mit gutem Recht als Terra Incognita, also als unbekanntes Land oder unbekannte Erde, im europäischen Bewusstsein bezeichnen kann. Amerika ist traditionell das Symbol der Moderne, der modernen Gesellschaften mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Insofern ist diese Feindschaft gegen Amerika immer auch eine Feindschaft gegen eine bestimmte Form des Liberalismus, aber auch gegen Werte der Aufklärung, die eben auch immer wieder in Alltagssituationen auftaucht. Das wären diese Vita-Cola-Werbung, das wäre der Taxifahrer. Oder ich hatte das ist jetzt schon eine Weile her, saß ich mal am Kneipentisch. Und manchmal ist man ja gezwungen, Gespräche am anderen Kneipentisch mit anzuhören, auch wenn man das gar nicht will, wo sich dann ein junger Mann irgendwie darüber echauffiert hat, dass Deutschland sich endlich von der USA-Diktatur befreien müsse, hat er wörtlich gesagt. Und das sind so Sachen, okay, was bringt jemand, sagen wir letztes Jahr, was bringt ein Mann vielleicht um die 30 oder 35 dazu, im Jahr 2010 davon zu schwadronieren, dass Deutschland sich von der USA-Diktatur befreien müsse? Also was für ein ideologisches Moment steckt da dahinter? Oder anderes Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich auch alle so aus euren Erfahrungen. Ich hatte mal ein Seminar in Geschichte Fachdidaktik, wo es um Erinnerungen an NS ging und Potsdamer Abkommen, Sizilienhof, gab es ein Referat dazu und hat sich eine junge Studentin gemeldet und sowas. Und dann weiß man immer schon, besser nicht dran nehmen, aber kommen ja dann doch immer dran. Und dann brach S aus ihr raus im psychoanalytischen Sinne. Wo sie dann meinte, was erdreisten die drei alliierten Stammesfürsten überhaupt, sich über unser Volk zu Gericht zu setzen. Und ich meine, das war eine Frau, die studiert Geschichte, die wird mal Gymnasiallehrerin werden. Das sind so Sachen, wo man immer wieder mit so wo man in den Situationen selbst ja auch nicht genau weiß, wie man darauf reagieren muss, weil man auf so einen Schwachsinn nicht immer gefasst sein kann. Und dann weiß man im Nachhinein immer, wie man hätte reagieren sollen und so. Aber es gibt, ich könnte euch noch ganz viele andere Beispiele nennen, wo man dann so Erinnerungen an NS, aber auch gerade was Amerika angeht und die drei alliierten Stammesfürsten, also überhaupt so eine Wortkonstruktion, ist äußerst lässt tief blicken. Taucht immer wieder auf. Was ausgeblendet wird, und das trifft jetzt eher auf Westdeutschland als auf Ostdeutschland zu, ist das, würde ich sagen, ein bisschen zugespitzt formuliert, die Amerikanisierung der westdeutschen Gesellschaft nach der Zerschlagung des Nazi-Regimes eine immense Zivilisierung darstellte und dazu geführt hat, dass Deutschland eine funktionierende Demokratie ist und das auch bis heute. Und zwar so stabil politisch, wie es auch noch nie war, historisch gesehen. Der Anti-Amerikanismus hat eine lange Tradition, und zwar, wie vorher auch schon erwähnt, bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Der erreicht dann aber nochmal im Nationalsozialismus seinen Höhepunkt. Und es gibt ein ganz gutes Buch, eines der ersten Bücher von Saul Friedländer, der diese große dreibändige Geschichte über den Judenmord im Nationalsozialismus geschrieben hat. Der hat ein Buch geschrieben über Hitlers Amerikabild. Und Hitler schwankte immer zwischen so einer gewissen so einem Aufblicken zu Amerika, weil die haben irgendwie, sind hochindustrialisiert und so weiter, aber zugleich sind ja die Juden und die Neger da. Und er konnte sich dann immer nicht entscheiden, ob die Juden oder die Neger schlimmer sind oder beide oder halb verjudet, halb vernegert. Auf jeden Fall sei Amerika dem Untergang geweiht. Und das ist auch genau so eine Aussage, die sich heute eben bei Jürgen Ganser findet, den ich vorher zitiert habe, die sich in Frankreich, bei Alain de Benoist beispielsweise, so einem Cheftheoretiker der neuen Rechten findet, die sich aber auch unabhängig, also die sich nicht nur in der extremen Rechten findet. Um jetzt die historische Ebene abzuhandeln, erst nochmal ein Zitat. Zitate sind zwar immer Autoritätsargumente, aber häufig drücken das Leute halt besser aus, als man es selbst kann. Und es gibt sehr viele gute Texte von Hannah Arendt zum Thema Amerika und Anti-Amerikanismus. Hannah Arendt, die ja 1940 auch ins Exil nach Amerika gegangen ist, und dann in Amerika gelebt hat, schreibt, Zitat, das Unverständnis der Deutschen, aber nicht nur der Deutschen, für angelsächsische Tradition und amerikanische Wirklichkeit ist eine alte Geschichte, Zitat. Und auf diese alte Geschichte möchte ich nun kurz eingehen, weil man wirklich, das ist jetzt so ein paar Fortschritt durch die historischen Entwicklungen, die ich dann in der Diskussion bei Interesse noch ausführen kann. Aber es geht eigentlich zurück bis zur Entdeckung der neuen Welt. Also Christoph Kolumbus im Jahre 1492, wo Amerika plötzlich ein Gegenbild zu Europa wird. Potenziell ein Gegenbild. Es ist ein Kontinent, der als leer wahrgenommen wird. Also die Menschen, die da gelebt haben, haben wirklich keine Rolle gespielt in der Wahrnehmung. Und es war aber ein Gegenbild zu Europa. Ein Europa, das feudal strukturiert war, wo Aristokraten und Kleriker die Macht inne hatten. Und somit wurde Amerika von Anfang an als so ein Gegenbild wahrgenommen, und zwar als eine Projektionsfläche für Ressentiments, aber auch eine Projektionsfläche für Hoffnungen und Wünsche. Also die europäische Geschichte seit vor allem das 19. Jahrhundert, in der europäischen Geschichte ist ja das Jahrhundert der Auswanderung. Also die meisten europäischen Auswanderer kommen im 19. Jahrhundert nach Amerika, das steht im Zusammenhang mit den gescheiterten Revolutionen Mitte des 19. Jahrhunderts, das steht aber auch im Zusammenhang beispielsweise in Bezug auf Irland mit einer Hungersnot. Also Amerika ist das Land, wo Menschen hingehen, wenn sie Europa den Rücken kehren wollen und ein neues Leben beginnen wollen und wieder ein Leben unter neuen Bedingungen in der Hoffnung darauf, dass es besser werden wird. Und interessant ist, dass aber die Sicht der europäischen Elite auf Amerika, und das meint jetzt sowohl die politische als auch die klerikale Elite, die Sicht auf Amerika, die war, dass Amerika ein degeneriertes Land sei. Und dazu beispielhaft ein Zitat von Cornelius de Pauw, einem holländischen Schriftsteller, der bereits im späten 18. Jahrhundert die bloße Existenz Amerikas als, Zitat, das größte Unglück bezeichnet hat, das der Menschheit passieren konnte. Es gibt dann, wenn man sich anschaut, von de Buffon, ist so ein französischer Naturforscher, der ein riesengroßes Buch geschrieben hat über Amerika, der dann darlegt, dass auch die ganzen Tiere degeneriert seien und Hunde nicht bellen würden. Und also das sind so Sachen, da denkt man, haha, ist irgendwie absurd. Aber ich meine, das waren, de Buffon ist nicht irgendjemand, sondern das ist ein ziemlich wichtiger französischer Naturforscher im 19. Jahrhundert. Was sich auch immer wieder durchzieht, werde ich auch nach nochmal Ideologie theoretisch auseinandernehmen, diese Differenzierung zwischen Kultur und Zivilisation. Also Amerika ist kulturlos, wohingegen Europa kulturell ganz viel zu bieten habe. Amerikanische Städte werden häufig als künstlich wahrgenommen, wenn man sie sich anschaut, die sind halt so reißbrettförmig geplant und dann gibt es irgendwie ein Zentrum und dann gibt es immer so die parallelen Straßen, wohingegen scheinbar europäische Städte ja so organisch gewachsen seien, was völliger Bullshit ist. Also ich meine, jede Stadt ist irgendwann von Menschen gegründet worden und es gibt weder natürliche noch künstliche Städte. Jede Form der Einflussnahme auf Natur und jedes Schaffen von Menschen hat per Definition was Künstliches. Aber die Gegenüberstellung von Europa als alter Kontinent mit Geschichte, der kulturell viel zu bieten habe, im Gegensatz zu Amerika, das eben materialistisch orientiert sein, junges Land ohne Geschichte, ohne Tradition, ohne Kultur, taucht immer wieder auf und taucht historisch gesehen seit Jahrhunderten auf. Diese negative Sicht auf Amerika in der europäischen Elite steht im Gegensatz zu dieser häufig verklärenden Sicht der europäischen Massen auf Amerika. Und zwar nicht nur derjenigen, die auswandern wollten aus ökonomischen Gründen, weil sie sich ein besseres Leben erhofft haben, was ja ein völlig legitimer Grund ist, Europa den Rücken zu kehren. Es war vor allem auch und es trifft vor allem auch auf politische Flüchtlinge zu, weil Amerika im 19. Jahrhundert eben das Land auch für die politischen Emigranten ist. Und da könnte man sehr viele Beispiele nennen, auch in der deutschen Geschichte, wenn man sich die 1848er Revolution anschaut, die dann ja niedergeschlagen wurde. Und so gut wie alle großen Revolutionäre oder wichtigen auch Revolutionsführer oder militärischen Anführer der 1848er Revolution sind nach der Niederschlagung in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Es trifft beispielsweise auf Karl Schurz zu, der war beim Badischen Aufstand beteiligt, der wurde später dann General in der Armee der Nordstaaten, hat den Bürgerkrieg gekämpft. Das wären aber auch Leute wie Hecker, Weidemeyer oder Struve, also alles so wichtige Namen in der 1848er Revolution. Es gab, ich glaube es war Hecker, der auch verfügt hat, dass sein Leichnam oder der sein Sarg in ein Stars and Stripes, in die amerikanische Fahne gehüllt werde. Und viele Treffen deutscher Revolutionäre in den USA zu der Zeit haben auch unter dem Stars and Stripes, unter dem Sternbanner stattgefunden. Und es gibt ein Buch, das völlig vergessen ist, aber interessant, weil es auch so eine progressive Sicht damals auf Amerika und auf Europa zum Ausdruck bringt. Von Pösch und Göppel geschrieben, zwei Auswanderer. Das heißt The New Rome, The United States of the World. Und da fabulieren sie darüber, dass in Europa die Revolution jetzt ja nun mal gescheitert sei und die Aristokraten ihre Macht konsolidieren konnten. Sie plädieren deshalb für einen Einmarsch amerikanischer Truppen in Europa. Zuerst in Russland, um die Aristokratie zu beseitigen und dann vor allem in Deutschland. Und ich bringe dieses Beispiel deshalb, weil das halt zeitgenössisch linke Diskussionen waren, also im Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das nur, um deutlich zu machen, dass die Geschichte des Verhältnisses der Linken zu Amerika sehr viel gebrochener und sehr viel widersprüchlicher ist, als es heute scheinen mag und die Linke keineswegs so amerikafeindlich war, wie das heutzutage der Fall ist. Und das war auch bei Marx so, der, um ein Beispiel zu bringen, im Jahre 1864 anlässlich der Wiederwahl von Lincoln einen Brief an Lincoln geschrieben hat, der in dem marx-typischen Pathos verfasst ist. Ich lese den aber mal vor, also einen Auszug davon, wo er schreibt, Zitat, Sir, wir wünschen dem amerikanischen Volk Glück zu ihrer mit großer Majorität erfolgten Wiederwahl. Wenn Widerstand gegen die Macht der Sklavenhalter die maßvolle Losung ihrer ersten Wahl war, so ist Tod der Sklaverei der triumphierende Schlachtruf ihrer Wiederwahl. Vom Anfang des amerikanischen Titanenkampfs an fühlten die Arbeiter Europas instinktmäßig, dass an dem Sternenbanner das Geschick ihrer Klasse hing. Die Arbeiter Europas sind von der Überzeugung durchdrungen, dass, wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Mittelklasse einweihte, so der amerikanische Krieg gegen die Sklaverei eine neue Epoche der Machtentfaltung für die Arbeiterklasse einweihen wird. Und so weiter und so weiter. Also dieses Pathos nervt, aber interessant ist, dass Marx sagt, die Arbeiter Europas wussten instinktmäßig, dass das Geschick ihrer Klasse an den Sternenbanner gekoppelt ist. Also das sagt was aus, das sagt was über ein Amerika-Bild aus und zeigt vor allem, dass Amerika als eine sehr viel weiterentwickelte Gesellschaft, gerade aus einer progressiven Sicht, wahrgenommen wurde, was Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts ja auch war. Und der große Unterschied ist natürlich, dass es in Amerika nie eine Aristokratie gab. Es gibt keine Adligen, es gibt nicht diese ganze europäische Tradition der aristokratischen Unterdrückung. Ich muss mal schauen, ich rede immer zu lang oder schaffe dann immer nicht so viel, wie ich gerne schaffen will. Wenn man sich dann anschaut, wie sich vor allem der Antiamerikanismus weiterentwickelt hat, dann kommt es in der völkischen Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend zu einer Vermischung von Antiamerikanismus und Antisemitismus. Und das heißt nicht, dass beide Ressentiments deckgleich oder identisch sein. Es gibt aber immer wieder Überschneidungen. Und das, ihr kennt das alles auch, das Lamentieren über den Einfluss der Wall Street, wo dann häufig mit so Chiffren gearbeitet wird. Die Ostküste ist so eine typische Chiffre. Man muss gar nicht aussprechen, was die Ostküste meint. Die Ostküste ist meistens die Wall Street, die Ostküste ist New York City. New York City hat einen starken jüdischen Anteil. Das sind alles so Sachen, die muss man nicht aussprechen. Das schwingt so mit in so Chiffren. Das sind klassisches Beispiel war während der Entschädigungsdebatte in Deutschland, als Rudolf Augstein, der Spiegel-Herausgeber, von den Anwälten an der von den Ostküste-Anwälten im Haifischgewand gesprochen hat, die für die Entschädigung vor allem jüdischer Zwangsarbeiter eingetreten sind. Das sind so Chiffren, mit denen gespielt wird und wo man dann drüber reden kann, ist das offener Antisemitismus, offener Antiamerikanismus oder spielt das mit diesen Ressentiments. Das ist aber gerade in New York oder in dem Ressentiment gegen New York der Fall und deswegen ist es auch kein Zufall, dass Al-Qaida in New York angegriffen hat. New York ist ein Sinnbild für, ich würde sagen, wenn es sowas gibt wie einen emphatischen Begriff der Menschheit, dann findet sich der in New York, also eine Gesellschaft die so, oder eine Stadt, die so unglaublich vielfältig ist, die so unglaublich interessant und stressig zugleich ist, wo aber wirklich in einem sowas wie einem Vorschein auf einen emphatischen Begriff der Menschheit zumindest schon anzutreffen ist und eben das so ein Sinnbild der Moderne der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Flugblatt, das auf der Homepage der Duisburger Linkspartei war, in dem der Holocaust geleugnet wird, der war über diesem Flugblatt, also da geht so ein Hakenkreuz in Davidstern über und dann wird über die Holocaust-Lüge und so weiter schwadroniert. Und ganz oben auf diesem Flugblatt stand ein Zitat, das Ariel Sharon zugeschrieben wurde, was er so nicht gesagt hat, aber da sagt er dann sinngemäß, wir kontrollieren Amerika. Muss man gar nicht sagen, wer wir ist, sondern ist klar, also dieses der jüdische Einfluss in Amerika und die jüdischen Lobbyorganisationen, die amerikanische Politik sehr stark dominieren, das zeigt sich auch in der heutigen Diskussion immer mal wieder, geht aber zurück auf so eine völkische Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, um das zu illustrieren, ein Zitat von Otto Ladensdorf, einem völkischen Autor, Zitat, heute kann man schon in gewissem Sinne den Juden als Vertreter des Amerikanismus bezeichnen. Verjudung heißt eigentlich Amerikanisierung. Zitat Ende. Und dieser Hass auf Liberalismus, auf die Moderne, vor allem aber auch auf Kosmopolitismus, synthetisiert sich dann im Klischee des jüdischen Amerikas. Und das ist das, was ich vorher mit Hitlers Amerika-Bild schon zum Ausdruck gebracht habe. Das findet den Höhepunkt eben zur Zeit des Nationalsozialismus. Dazu noch ein Zitat von einem Nazi-Autor Adolf Hahlfeld, der schrieb, der Jude glaubt, und ohne Zweifel auch aus innerem Bekenntnis an die Vereinigten Staaten als die irdische Heimat seines Weltbürgertums. Ihm sind die Human Rights das Evangelium des nordamerikanischen Menschen. Zitat Ende. Man könnte allein dieses Zitat Wort für Wort auseinandernehmen und da die Ideologie des Antiamerikanismus entfalten. In dieser Form findet sich das heute selten natürlich. Eine Ausnahme ist Horst Mahler, der wirklich nach den Anschlägen 9/11 von einem dritten Weltkrieg der Völker gegen die, Zitat, judeo-amerikanische Weltherrschaft gesprochen hat. Der meinte, dass die Amerikaner zwar die ersten beiden Weltkriege gewonnen hätten, nun aber die unterdrückten Völker vom Islam zum Sieg geführt würden. Und interessant auch an so einer Figur wie Horst Mahler, der ist ja mehr als nur, ich weiß nicht, führender NPD-Theoretiker. Die meisten von euch kennen das ja, die Geschichte, aber der war immerhin der wichtigste Anwalt der RAF und einer der, eine der wichtigsten Figuren in so einer linksradikalen Terrorismusszene in Westdeutschland in den 70ern. Und das ist sowohl bei Mahler wie auch bei Elsässer, und das können wir nachher auch diskutieren, sehr interessant zu schauen, was passiert da eigentlich? Also warum wird einer der führenden Unterstützer der RAF, der dann ja auch selbst im Knast saß und so weiter, wie ist der heute zum führenden Nazi-Theoretiker geworden, der in einem Interview mit hier Michel Friedmann ihn mit Heil Hitler begrüßt? Und ich fand das 10-seitige Interview da. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, was passiert da? Also wo ist der Bruch in der Entwicklung? Oder, das wäre meine These und das viel erschreckender, der Bruch ist gar nicht aufzufinden, sondern die Kontinuitäten überwiegen. Also es gibt Momente im Weltbild bei Mahler, bei Elsässer ist es nochmal anders gelagert, die konstant geblieben sind. Und das ist ein Antiimperialismus, das ist ein Hass auf Amerika, das ist ein Hass auf den Westen, der dazu geführt hat, dass er in den 70er Jahren mal auf der extremen oder auf der radikalen Linken war und heute der führende Theoretiker der Extremrechten sein kann. Ganz viel, und da müsste man dann, um diese Unterscheidung von Kritik und Ressentiment auch zu treffen, ganz viel hängt natürlich mit dem Kontext des Kalten Krieges zusammen. Und zwar gab es sehr weitreichende Demokratisierungsprogramme, die während des Zweiten Weltkrieges in der amerikanischen Regierung erarbeitet wurden, für ein postnazistisches Deutschland. Und das waren nicht zuletzt auch linke Emigranten, die in amerikanischen Regierungs, im Auftrag der amerikanischen Regierung gearbeitet haben, zum Teil auch innerhalb der amerikanischen Regierung, beispielsweise Herbert Marcuse, also der dann hier der wichtige Theoretiker, eindimensionaler Mensch, geschrieben hat. Der hat für die OSS, Office of Strategic Services, gearbeitet, das war die Vorläuferorganisation des CIA. Oder Franz Neumann, wichtiger Wirtschaftstheoretiker, der ein sehr, sehr wichtiges Buch zum Nationalsozialismus auch geschrieben hat. Der hat im Wirtschaftsministerium gearbeitet und antimonopolistische Programme konzipiert. Also es gab Diskussionen darüber, dass die deutsche Wirtschaft entmonopolisiert werden muss, weil auch die Akkumulation der Wirtschaft und die Monopolbildung eben den Aufstieg des Nazismus dazu beigetragen habe. Diese weitreichenden Programme wurden nie implementiert, also wurden nie umgesetzt, und das hat natürlich damit zu tun, dass unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue geopolitische Konfliktsituation entsteht, nämlich der Kalte Krieg, wo ja sowohl die Amerikaner als auch die Sowjets auf die Kenntnisse alter Nazis zurückgegriffen haben. Das klassische Beispiel sind deutsche Raketentechniker, die dann in Amerika gearbeitet haben. Und sowas wird dann häufig angeführt, um zu sagen, haha, die Amerikaner haben gar nicht aus antifaschistischen Motiven am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, sondern nur um entweder die deutsche Wirtschaft auszusaugen oder um was auch immer. Da kommen dann verschiedene Argumente. Das sind keine Argumente, verschiedene, das sprudelt dann das Ressentiment in unterschiedlicher Weise. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ausdruck davon, dass ein historisches Bewusstsein zunehmend verloren geht, weil ganz viele auch der offensichtlichen Schweinereien, die Amerika im Kalten Krieg begangen hat, natürlich aus der Doktrin des Antikommunismus folgen. Also jede noch so widerliche Diktatur wurde unterstützt, wenn sie nur antikommunistisch war. Das klassische Beispiel immer Chile, Allende, der Sturz von Allende und dann die Pinochet-Diktatur. Das war die klassische Doktrin des Kalten Krieges. Da gibt es von Kissinger diesen Ausspruch, ich glaube, es ist von Kissinger auch in Bezug auf Pinochet, ja, er ist ein Bluthund, aber er ist unser Bluthund. Und die Sowjets haben ja nach einem ähnlichen Muster. Also man muss nicht so tun, als ob die Außenpolitik der Sowjetunion so von humanistischen Motiven getragen gewesen wäre. Außenpolitik folgt immer realpolitischen Machtprinzipien. Die Linke fand aber dann immer schlimmer, dass was Amerika in Lateinamerika, was die USA in Lateinamerika beispielsweise gemacht haben. Interessant auch, deswegen hatte ich Chile angesprochen, der Sturz von Allende war am 11. September 1973. Das heißt, die Linke damals in der Reaktion auf den 11. September hat ganz häufig die Parallele Chile 1973, New York 2001 gezogen. Und da würde ich sagen, da kommt die ganze Scheiße des linken Weltbildes komprimiert zum Ausdruck. Bei aller Kritik an dem Sturz von Allende und so weiter, ist es eigentlich Hohn gegenüber den chilenischen Sozialisten, sie auch nur in einem Atemzug mit Al-Qaida zu benennen, eine durch und durch reaktionäre islamistische Terrorgruppe, die Menschen massakriert, wohingegen in Chile Allende versucht hat, einen demokratischen Sozialismus aufzubauen. Also zu sagen, hier, weil Amerika, Chile 73 und so weiter, deswegen unterstützen wir, haben wir einen bestimmten Blick auf den 11. September 2001. In Ostdeutschland war das anders, ich muss jetzt alles ein bisschen straffen, weil in der DDR natürlich die Hetze gegen die USA zur Staatspolitik wurde, wohingegen im Westen es einen erzwungenen Pro-Amerikanismus im politischen Establishment gab und so einen offenen Anti-Amerikanismus eigentlich nur auf der Linken und auf der Rechten. Ich habe ein schönes Buch, wenn man dann mit Anti-Amerikanismus sich auseinandersetzt, muss man immer so viele Sachen lesen, wo man irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, aber das dann, kommt da nicht drum herum. Das ist jetzt aus der DDR, die haben ein Buch übersetzt, die Monopole der USA. Da steht dann eine Darstellung der finanzgewaltigen Amerikas und ihrer gegenseitigen Verbindungen. Sie deckt die Beherrschung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten durch Morgan, First National, Rockefeller, Mellor, DuPont und andere mächtige Interessensgruppen auf, gibt ein Bild des Auslandsimperiums der Wall Street und zeigt, was dies für das amerikanische Volk und für andere Völker bedeutet. Das ist nur ein Beispiel, da könnte man hunderte von solchen Büchern finden. Und das ist in der Frühzeit, wann ist das rausgebracht worden? 50? 52 in der DDR erschienen. Das ist gerade die Zeit, wo in der DDR auch der Prozess gegen Paul Merker lief. Das wäre noch ein eigenes Thema, wo nämlich Paul Merker, einer der wenigen, der war in Mexiko im Exil, war schon in der KPD, im Zentralkomitee in die DDR und war einer der wenigen in der DDR, der eine Entschädigung für jüdische Opfer gefordert hat, war einer der wenigen, der auch eine Rückgabe von Eigentum an jüdische Opfer gefordert hat. Und der Merkel-Prozess in der DDR war das ostdeutsche Pendant zum Slansky-Prozess in der Tschechoslowakei, beziehungsweise begannen die ganzen Prozesse ja in Ungarn schon 49. Und Paul Merkel wurde vorgeworfen, die Ausplünderung Deutschlands im Interesse des amerikanischen Finanzkapitals zu organisieren und er würde den Wall Street-Bankern das deutsche Volksvermögen ausliefern. Und sowas. Und genau in so einem Kontext erscheint dann so ein Buch, wo natürlich das weltweite Imperium der Wall Street aufgedeckt wird. Bei aller richtigen Kritik am Agieren der USA zur Zeit des Kalten Krieges hat, um nochmal Hannah Arendt anzuführen, sie bereits in den 50er Jahren vor der Gefahr des europäischen Anti-Amerikanismus gewarnt, weil sie im Anti-Amerikanismus tendenziell die Fähigkeit gesehen hat, zu einem kohärenten, also zu einem einheitlich geschlossenen, zumindest in sich schlüssigen System zu werden, das die Welt umfassend zu erklären beansprucht. Also ein System, innerhalb dessen die Richtigkeit der Annahmen nicht mehr an den Tatsachen überprüft werden, sondern Tatsachen und Ereignisse nur dann akzeptiert werden, wenn sie das eigene Ressentiment bestätigen. Und das ist was Ideologien prinzipiell auszeichnet. Also das ist ein Abschotten gegen reale Erfahrungen, es ist eine Unfähigkeit, sich auf neue Situationen einzulassen oder auch andere Positionen, erstmals andere Positionen zu akzeptieren und sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ein ein sehr selektives Aufgreifen von Fakten, von Ereignissen, die nur dann rezipiert werden, wenn sie das eigene Ressentiment ohnehin bestätigen. Das ist, was man auch als Lügen mit der Wahrheit bezeichnen könnte. Das ist ganz häufig, dass in so Ideologien, das findet man in Bezug auf Israel, das findet man in Bezug auf Amerika, immer wieder, dass richtige Momente benannt werden, die aber völlig aus dem Kontext gerissen in ein ideologisches System integriert werden und dadurch schon wieder zu einer Lüge pervertiert werden. Muss mal kurz schauen, was ich jetzt, können viele Sachen dann auch noch irgendwie in der Diskussion vertiefen. Ich muss mal schauen, ein paar Sachen würde ich zumindest gerne noch ansprechen. Ich glaube, ich ende mit einem kurzen Eingehen auf einen Aufsatz von Adorno, Culture and Culture. Das nehme ich insofern, den führe ich deshalb an, weil dieser Aufsatz steht für eine Reflexion auf die Verfasstheit Amerikas von jemandem, der gezwungen war, ins Exil zu gehen, wie das ja vielen gerade aus dem Umfeld der kritischen Theorie aufgelegt war, also das Frankfurter Institut für Sozialforschung, das dann ja später in New York war, im Horkheimer, der nach Amerika gegangen ist, Adorno und natürlich Hannah Arendt. Wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des antifaschistischen Exils auseinandersetzt, dann ist entweder Prag und Frankreich nach 1933 und dann eben nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Amerika, wo vor allem dann jüdische, aber auch linke antifaschistisch eingestellte Migranten hin. Und Adorno, oder bei Horkheimer entwickelt sich ein Pro-Amerikanismus, der sehr weit geht. Also Horkheimer hat auch nie seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben, weil er das immer so als die Möglichkeit, eben wieder immer aus Deutschland rauszukommen, begriffen hat. Bei Horkheimer ging das so weit, dass er oder seine Dankbarkeit, dass Amerika ihm Aufnahme gewährt hat zur Zeit des Nationalsozialismus, ging so weit, dass er beispielsweise auch den Vietnamkrieg später verteidigt hat, was ich eine sehr problematische Position finde. Aber bei Adorno gibt es diese Reflexion in dem Aufsatz Culture and Culture auf die Verfasstheit Amerikas. Und es gibt noch einen anderen Aufsatz, der ist von ihm wissenschaftliche Erfahrung in Amerika, wo er auch auf die unterschiedliche Wissenschaftskulturen reflektiert. Und Adorno formuliert das folgendermaßen, Zitat: Amerika ist ein reines Land der bürgerlichen Revolution, in dem diese nicht nur mit Erfolg durchgedrungen ist, sondern die Voraussetzungen der gesamten Gesellschaft bildet. Ein Land also, dessen reale Grundlage es überhaupt gewesen ist, Gesellschaft im konsequent bürgerlichen Sinne durchzuführen und einzurichten. Zitat Ende. Was meint er damit? Also, dass natürlich Amerika von Einwanderern aufgebaut wurde, von Einwanderern geprägt ist und das auch bis heute. Also wenn man sich die demografische Struktur Amerikas anschaut, ist eine völlig andere als in den europäischen Gesellschaften. Es ist nach wie vor ein Land, das weltweit mit die meisten Migranten anzieht. Und das heißt nicht, dass die ganze beispielsweise Grenzpolitik, die in Mexiko betrieben wird und so weiter, nicht zu kritisieren wäre. Aber es gibt noch so einen Moment in der amerikanischen Ideologie, im American Dream, was Amerika unglaublich attraktiv macht. Und es ist auch ein Land, das nach wie vor viel, viel durchlässiger ist, was sozialen Aufstieg angeht. Also ich meine, Deutschland ist ja immer das Land, das von sich denkt, das ist ja irgendwie sozial durchlässig. Man muss sich nur die ganzen PISA-Studien und sowas anschauen. Deutschland ist das Land, das am wenigsten Durchlässigkeit sozial hat. Und das ist auch ein Beispiel, was Hans-Ulrich Gumbrecht in dem erwähnten Amerika-Beitrag auf Deutschlandfunk heute Morgen gesagt hat, wo er meinte, dass zunehmend, wenn er seine Freshmen, also die Studienanfänger in Stanford fragt, was sie werden wollen, es gerade Latinas seien, die dann sagten, sie wollen Richterin am obersten Verfassungsgerichtshof werden. Und das war eine große Auseinandersetzung, weil Obama während seiner Präsidentschaft zum ersten Mal eine Latina zur obersten Bundesrichterin ernannt hat, woraufhin die Republikaner ihr vorgeworfen haben, sie sei keine Amerikanerin und diese ganze Scheiße, die dann auch immer kommt. Aber diese Prägung durch Migration ist bis heute ein ganz konstitutives Element der amerikanischen Gesellschaften. Es gibt also keine so alten Traditionen, auf die man Bezug nimmt, sondern das, was es bedeutet, Amerikaner zu sein, ist ein permanenter Aushandlungsprozess. Also so ein Begriff wie Leitkultur, den versteht einfach niemand. Das ist unmöglich zu erklären. Das ist auch ein Beispiel, das Humbrecht sehr, sehr schön ausführt, wo er sagt, selbst gebildeten Amerikanern kann man nicht erklären, was Leitkultur ist. Also es ist völlig unverständlich vom Hintergrund der gesellschaftlichen Verfasstheit. Das heißt, dass die eigene Identität eben nicht gekoppelt ist an so eine Geschichte des homogenen Kollektivs, sondern es vielmehr eine Identifikation ist mit einem bestimmten Wertekanon. Also insofern denke ich auch, dass ein amerikanischer Patriotismus was anderes ist als beispielsweise so ein deutscher Nationalismus oder ein deutscher Nationalstolz. Ich habe selbst ein Jahr in den USA studiert und der patriotischste Amerikaner, den ich kennengelernt habe, waren Amerikaner vietnamesischer Herkunft, dessen Eltern als arme Migranten, als Boat People in die USA gekommen sind und dem es halt gelungen ist, weil sich seine Eltern den Arsch abgearbeitet haben, ihm ein Studium zu finanzieren und er es geschafft hat, auf einer Ivy League School dann zu studieren. Der war sowas von stolz auf Amerika. Und das ist eine ganz andere Form des Stolzes auf eine gesellschaftliche Verfasstheit. Das ist ein Stolz auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die den individuellen Aufstieg ermöglichen und nicht auf eine Geschichte, die bis zurückreicht zu den Germanen oder so. Das heißt, dass das amerikanische Modell sehr viel stärker auf gesellschaftlicher Vielfalt oder Diversität basiert und damit einhergehend aber auch einem vergleichsweise schwachen Staat. Das kommt auch drückt sich auch, und das wieder zurück zu Adorno, in der unterschiedlichen Auffassung von Kultur aus. Dass genau diese Gegenüberstellung, die ich vorher schon angesprochen habe, Kultur auf der einen und Zivilisation auf der anderen Seite, wo Adorno dann anführt, dass in den USA, wenn von Kultur die Rede ist, eine bestimmte Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur gemeint ist, also eine unmittelbare Auseinandersetzung oder Aneignung der Wirklichkeit, wohingegen es in Deutschland zu einer eigentümlichen Vergeistigung der Kultur gekommen sei, also ein metaphysisches Verständnis von Kultur. Und als Grund hierfür nennt Adorno, Zitat, dass dieser Prozess der Spiritualisierung der Kultur bis zu einem gewissen Grad kompensiert, dass die Gestaltung der Wirklichkeit im Sinne der Ideale der französischen oder der englischen Revolution, im Sinne also der bürgerlichen Ideale nicht gelang. Zitat Ende. Also runtergebrochen, in Deutschland hat keine bürgerliche Revolution erfolgreich stattgefunden. Eine Demokratisierung wurde letztlich nach dem Zweiten Weltkrieg von außen aufoktroyiert, in Anführungszeichen. Es gab aber nie eine erfolgreiche Revolution, die dazu geführt hätte, dass sich beispielsweise demokratische Umgangsformen, demokratische Werte oder auch liberale Werte gesellschaftlich stark hätten verankern können. Also auch die englische Geschichte ist eine ganz andere oder die französische Geschichte. Und Deutschland ist eine lange Diskussion, ob Deutschland so ein Sonderweg ist oder so, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, aber Deutschland mit seiner spezifischen Nationalgeschichte hat das Problem, nie erfolgreich eine bürgerliche Revolution durchgeführt zu haben, und das hat zu einer bestimmten metaphysischen Spiritualisierung der Kultur geführt. Diese Vergeistigung der Kultur geht dann nach Adorno einher mit der Zerstörung des kritischen Gehalts, der neutralisiert werde, indem generell auf Eingriff in gesellschaftliche Entwicklung verzichtet wird. Also banal kann man sagen, dass, oder polemisch kann man sagen, dass Kultur sich eben nicht mit solch trivialen Dingen wie Gesellschaft abgeben soll. Und um das deutlich zu machen, führt Adorno eine Aussage von Hölderlin an, der gesagt hat, Zitat, ich verstand die Sprache des Äthers, die Sprache der Menschen verstand ich nie. Zitat Ende. Und da führt dann Adorno aus, dass so ein Satz auch niemandem in einer angelsächsischen gesellschaftlichen Kontext begreiflich zu machen sei, was denn die Sprache des Äthers ist. Aber so ein Ausspruch von Hölderlin gilt dann als besonders metaphysisch und tiefgründig durchdacht. Und das ist, glaube ich, es geht stark in die Richtung, was ich meinte mit so einem Begriff wie Leitkultur ist irgendwie undenkbar. Also kann man, natürlich sind solche Begriffe immer von einem gesellschaftlichen Kontext zu verstehen. Und in den USA ist sehr viel mehr so eine pragmatisch wirklichkeitsorientierte Haltung, self-made man, das ist zum Teil ja auch immer ideologisch aufgeladen, dieser ganze Frontier-Gedanke. Und diese pragmatische Haltung wird in Deutschland aber häufig als kulturlos diffamiert. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Vorwurf des Materialismus, also dieses USA sei nur am Geld orientiert, rein materiellen Gewinnen, der schnöde Mammon. Und Adorno führt dann Gegenbeispiele an und meint, wie ich denke, zu Recht, dass in dieser Güterfülle, die sich in amerikanischen Riesensupermärkten findet, etwas vom Schlaraffenland sei. Und zwar, so trügerisch dieses Gefühl auch sein mag, ist es doch ein Vorschein auf eine Welt ohne Mangel. Also eine Welt, in der die schrankenlose, die vollkommene Erfüllung der materiellen Bedürfnisse überhaupt gewährleistet ist. Natürlich in einer völlig falschen, weil kapitalistisch vermittelten Form, aber überhaupt sowas wie eine Güterfülle in einer Gesellschaft anzunehmen, sieht Adorno als einen großen Fortschritt. Natürlich ist Amerika nicht gefeit, selbst in totalitäre Verhältnisse oder in eine Barbarei umzuschlagen. Diese großen Studien, die das Frankfurter Institut für Sozialforschung über einen autoritären Charakter gemacht hat, als Studies on Authoritarian Personality, wurden ja in den USA durchgeführt. Das war ein Projekt, das während der Emigrationszeit gemacht wurde, und zwar hauptsächlich amerikanische Arbeiter, mit denen diese Interviews durchgeführt wurden. Dennoch, denke ich, kann man sagen, dass die Resistenzkraft gegen totalitäre Strömungen sehr viel stärker ist als in Europa, wahrscheinlich mit Ausnahme Englands aufgrund einer sehr liberalen Geschichte. Und dies liegt unter anderem auch daran, nochmal Adorno-Zitat, dass in den USA die Demokratie mit ihren Spielregeln und Verfahrensweisen unendlich viel substanzieller ist als jedenfalls bei uns in Deutschland. Das heißt, dass hier nicht die demokratischen Formen dem Volk selber als etwas ihm Fremdes gegenüberstehen. Zitat Ende. Ich habe ein halbes Jahr, glaube ich, anlässlich der Senatswahlen in den USA, hatte ich ein Interview in der Jungle World mit Andy Markowitz geführt. Das ist so ein linker Professor aus Michigan, Ann Arbor, der auch viel zu Anti-Amerikanismus veröffentlicht hat, der hin und wieder für Konkret schreibt. Und der hat, es ging um die Tea Party und den Aufstieg der Tea Party in den USA und wie die einzuschätzen sind. Und er kam dann noch darauf zu sprechen, auf so eine mögliche faschistische Tradition in den USA, und er meinte dann so, hey Sebastian, weißt du, in Europa war der Faschismus immer eine staatszentristische Bewegung, eine staatsfixierte Bewegung. Es ging faschistischen Bewegungen darum, die Macht im Staat zu übernehmen, das war in Italien so, das war dann später in Deutschland so. In den USA ist selbst der Faschismus staatsfeindlich. Also die Leute, die da faschistisch sind, sind irgendwelche Milizen, und zwar im wörtlichen Sinne, die nennen sich dann Minutemen oder Militia oder sowas, das sind irgendwelche Einsiedler in den Bergen von Montana oder Iowa, die nichts mehr wollen, als Amerika zu zerstören, weil sie die Zentralregierung hassen und auf so einen ganz absurden Individualismus, also gegen jede Form der Steuern und gegen jede Form der Zentralregierung. Und Andy meinte dann so, ja, die sind zwar auch völlig durchgeknallt, aber die sind keine Gefahr für einen Staat. Also ist, und das ist so ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass so eine Tradition autoritärer, sprich faschistischer Bewegung in den USA ganz anders ist als in Europa. Zum Schluss noch, wirklich ganz zum Schluss versprochen, nur noch ganz kurz ein paar Thesen, die ich zum Teil auch schon vorgebracht habe, nur noch mal vielleicht zum Anstoßen der Diskussion. Also mir geht es nicht darum, jegliche Kritik an den USA zu tabuisieren. Das ist absurd, aber da wird man ständig damit konfrontiert. Es geht darum, diese Unterscheidung von Anti-Amerikanismus auf der einen und einer politisch motivierten Kritik hinzukriegen und überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass beispielsweise so eine Werbung wie von Vita Cola, die ich am Anfang gezeigt habe, genau mit so anti-amerikanischen Ressentiments spricht. Anti-Amerikanismus, das zweite These ist das Gegenteil von Gesellschaftskritik. Also mir geht es nicht darum zu sagen, es gibt sowas wie einen verkürzten Anti-Amerikanismus, sondern der Anti-Amerikanismus ist ein Ressentiment, das dem Bedürfnis entspringt, komplexe globale Verhältnisse zu vereinfachen. Also das ist sehr einfach, wenn alle Übel der Welt auf das Agieren eines Nationalstaats zurückgeführt werden kann. Dann muss man sich nicht Gedanken machen darüber, wie eine kapitalistische Ökonomie nicht nur nationalstaatlich, sondern auch global funktioniert. Ich finde das Agieren der Ratingagenturen, ich verstehe es häufig nicht, was da eigentlich diskutiert wird. Ich habe das Gefühl, dass die Börsenkommentatoren selbst nicht verstehen, worüber sie reden, wenn sie dann sagen, dass es dem DAX heute schlecht geht und also immer so eine schlechte Laune hat oder jetzt wieder im Auftritt ist oder so. Also das sind alles Beispiele für ein fetischistisches Bewusstsein, wo man das Kapitalverhältnis nicht als ein abstraktes begreift, sondern immer konkrete Akteure angreift. Und ist dieser Anti-Amerikanismus, ich bin viel im gewerkschaftlichen Spektrum unterwegs, da bin ich ständig mit so einer Form von Kapitalismuskritik konfrontiert, die ganz häufig anti-amerikanisch aufgeladen ist. Es gab vor einigen Jahren eine größere Diskussion, weil im Heft der IG Metall auf der Titelseite der Angriff der Hedgefonds-Heuschrecken dargestellt wurde. Und zwar wurde es dargestellt durch eine Fabrik, die offensichtlich eine deutsche Fabrik war, also farblich war das gekennzeichnet, die von Heuschrecken mit langer Nase, Uncle Sam-Hut und in Amerika-Farben angegriffen wird. Und das meine ich, das ist so eine Symbolik, die den Anspruch hat, eine bestimmte Form des Finanzkapitalismus zu kritisieren, die aber, denke ich, nur Ressentiments bedient. Also die Anti-Amerikanismus bedient, die ganz problematisches Bild des Uncle Sam mit langer Nase transportiert. Und gerade in der Linken ist man mit so einer Kritik des Kapitalismus immer wieder konfrontiert. Und so ein Denken, oder einem solchen Denken wohnt eine Verschwörungstheorie inne, weil es immer Gefahr läuft, nach den wahren Hintermännern zu suchen. Wer sind die Profiteure der Krise? Wer sind die Finanzakteure in der Wall Street und so weiter? Und das ist philosophisch eine sehr schwierige Debatte, weil es darum geht, wie die persönliche Verantwortlichkeit in einem sehr komplexen, abstrakten Kapital, in einer sehr abstrakten kapitalistischen Gesellschaftsformation zu fassen ist. Und ich würde sagen, dass jeder einzelne Verantwortung trägt. Also man kommt nicht umhin zu sagen, es gibt individuelle Verantwortung. Jeder Nazi ist als Nazi auch für seine Taten verantwortlich und jeder Rassist als Rassist für seine Taten verantwortlich. Trotzdem ist, und da ist dann Marx zuzustimmen, auch das Handeln der Kapitalisten, in Anführungszeichen der Kapitalisten, vor allem durch gesellschaftliche Imperative geprägt. Also man muss das Kapitalverhältnis immer wieder erneuern, man muss dadurch auf eine bestimmte Art und Weise handeln, wo es nicht um den bösen Willen der einzelnen Akteure geht. Und das ist eine ganz schwierige Sache, natürlich gerade wenn man über die globale Krise und das Agieren einzelner Finanzkapitalisten oder sowas redet. Diese Suche nach den wahren Hintermännern ist aber die offene Flanke zum Antisemitismus, weil man da dann ganz schnell bei den jüdischen Börsenspekulanten ist und George Soros wird dann in Nazi-Publikationen immer angeführt, so ein aus Ungarn stammender Jude, der in den USA lebt und einer der größten Finanzkapitalisten ist, der wird dann immer für ganz viele Krisenphänomene verantwortlich gemacht. Die dritte These ist, dass der Anti-Amerikanismus gerade Linken auch wieder so eine Rückkehr, polemisch formuliert, ins Vaterland ermöglicht. Also es war gerade während des Irakkrieges total erstaunlich, dass man dann plötzlich stolz war auf seinen Friedenskanzler, der gegen George Bush und gegen die Kriegstreiberei und so weiter. Das heißt auch, dass in dem Widerstand, und das ist dann der Vergleich mit dem Nationalsozialismus, der immer gemacht wird, und das ist in Bezug auf Israel genau das Gleiche, wenn Israel oder Amerika so sind wie die Nazis, dann ist natürlich ein Widerstand gegen Israel und Amerika antifaschistisch und dadurch können dann deutsche Linke das tun, was ihre Eltern nie getan haben, nämlich einen antifaschistischen Kampf zu führen. Also ich glaube, dass so ein projektives Bedürfnis, etwas nachzuholen, sich die deutsche Geschichte auch wieder so positiv aneignen zu können, nicht immer nur über Auschwitz zu reden, nicht immer nur über den Nationalsozialismus, sondern auch über Widerstandstraditionen und so, da auch ganz stark mitschwingt. Die vierte These ist, dass Anti-Amerikanismus immer wieder auch als Tabubruch inszeniert wird. Das beste Beispiel ist auch diese Vita-Cola-Werbung, die dann in so einem subversiven Habitus daherkommt, so, oh, wir machen jetzt was, was man nur so hinter vorgehaltener Hand machen darf. Was natürlich nicht stimmt, weil eine Amerika-feindliche Haltung keineswegs nur eine Minderheitenmeinung ist, sondern häufig eine Mehrheitsmeinung hat. Also nach die neueste Umfrage, die ich kenne, dass immer noch ein Viertel der deutschen Bevölkerung die offizielle Version des Ablaufs der Ereignisse am 11. September 2001 anzweifelt. Also sprich, die amerikanische Regierung war selber und das sind genau diese Verschwörungstheorie-Kongresse, die ich vorher auch genannt habe. Das ist leider nicht nur in so einem gesellschaftlich marginalen Spektrum wie bei Jürgen Elsässer vorhanden, sondern geht bis in den Mainstream. Gut, ich glaube, ich habe genug erzählt und höre hier einfach mal auf. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Danke. das als eine der wichtigen Entwicklungsvoraussetzungen für den Anti-Amerikanismus genannt, dass die, also ein Einwanderungsland mit einer durch europäische Einwanderung marginalisierten sonstigen Bevölkerung, was sich da dazu eignet, dass die nicht dahin Ausgewanderten ihre ganzen Hoffnungen oder auch Ressentiments darauf projizieren. Ja. Da gibt es ja aber auch eine ganze Menge mehr. Meinetwegen auch mit einer wahrnehmbaren jüdischen Community, die dann wieder so ein völkisch motiviertes Ressentiment erhalten muss. Aber irgendwie ein Anti-Kanadismus oder ein Anti-Argentinismus gibt es ja nun doch eher kaum. Mhm. Also der Erklärungsgehalt dieser Idee von einem Einwanderungsland, in dem jetzt eine bereits ansässige Bevölkerung spätestens nach einer Weile keine große Rolle mehr spielt, da scheint mir der Erklärungsgehalt jetzt eher ein bisschen grenzt. Ich wollte auch keineswegs das als den wichtigsten Punkt nennen. Ich habe diese Einwanderungsgeschichte deshalb genannt, weil die in dem europäischen Bewusstsein häufig nicht auftaucht. Das sind dann, ist dann, die Indianer tauchen auf, weil die Indianer finden ziemlich viele sehr gut. Natürlich hat, dass es jetzt, Kanada hat eher das Problem, dass es sich ständig an den USA abarbeitet. Aber das ist... Na gut, sagen wir Australien, Argentinien. Klar, ich meine, natürlich hat das was mit der Rolle zu tun, die die USA dann weltpolitisch spielen. Und dass Amerika das Land ist, das die westliche Führungsmacht wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, ja, und davor, im 18. 19. Jahrhundert, war das Haupteinwanderungsland war halt Amerika. Also es sind mehr Leute. Es wäre wirklich interessant zu schauen, wie beispielsweise Australien betrachtet wird, wobei die Einwanderungsgeschichte Australiens der andere ist, was eine britische Gefängniskolonie ist und so weiter. Kanada ja auch später als die USA dann eine Einwanderungsgeschichte hat. Und da wäre es wirklich interessant zu schauen, wieso das Bild europäischer Eliten beispielsweise auf Kanada oder sowas ist. Das kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Aber natürlich war Amerika das Sinnbild für eine europäische Auswanderung. Also die meisten Leute sind nach Amerika gegangen. Wenn du dir allein die Zahlen anschaust von ja, Millionen Leuten, Millionen Deutschen, Millionen Iren, Millionen Russen, Millionen Juden, die im 19. Jahrhundert nach Amerika auswandern. Amerika war der Bezugspunkt, war der ideelle Bezugspunkt. Und ich glaube auch, ich kenne jetzt diese Gründungsmythologie Kanadas nicht so gut oder auch Australiens nicht so gut, aber dieser Gründungsmythos Amerikas, der stark religiös von evangelikalen Sekten, also der Unterschied, anders angefangen, der Unterschied in Amerika und in Europa ist auch, dass es in Amerika nie eine Staatskirche gab. Das ist bis heute eine sehr heftige Auseinandersetzung in der amerikanischen Gesellschaft, welche Rolle Religion spielt. Die ersten Einwanderer in Amerika im späten 17. Jahrhundert, das waren in Europa verfolgte Christen, die dann in Amerika, dadurch, dass so viele unterschiedliche kirchliche Gruppierungen, nennst Sekten oder was auch immer, eingewandert sind, gab es von Anfang an einen religiösen Pluralismus. Also die Grundlage der pluralen Gesellschaft in Amerika ist eigentlich ein religiöser Pluralismus, wo es unglaublich interessante Reflexionen von John Locke über die Frage der religiösen Toleranz gibt, der nämlich dann sagt, wenn es nur eine Religion gibt, dann gibt es immer Unterdrückung. Da gibt es eine Staatskirche und jede Form der Dissidentenmeinung wird mundtot gemacht. Wenn es zwei Religionen gibt, gibt es Bürgerkrieg. Und das ist die klassische europäische Geschichte in der frühen Neuzeit. Wenn es mehr Religionen gibt, wenn du mehr als 10 hast, dann müssen die irgendwie miteinander auskommen. Und das ist jetzt wirklich runtergebrochen. Die Gründung von Pennsylvania, die Gründung von Rhode Island, das sind alles Abspaltungen, kirchliche, am Anfang eben hauptsächlich christliche, wobei auch schon Ende des 17. Jahrhunderts die ersten Juden nach Amerika einwandern. Und damit einhergeht eine Gründungsideologie. Also es gibt diese Pilgrim Fathers, wenn man sich dann anschaut, was deren Motivation war, wie die das auch ideologisch, damals eben theologisch dann aufladen. We have to build a city upon a hill. Also das ist religiös die Bezugnahme auf Jerusalem, die Stadt auf dem Berg. Es geht also eigentlich um die Errichtung eines neuen Jerusalems, eines neuen heiligen Landes. Und ich glaube, dass diese Gründungsmythologie, die dann auch in dem American Way of Life sich niederschlägt, die sich in Amerika dann mit dieser ganzen Frontier, also der Westausdehnung, diese Annahme, es gibt hier eigentlich so viel Land, das immer unter Ignoranz der realen Urbevölkerung, die halt vertrieben und ermordet wurde, dass diese Gründungsmythologie in den USA sehr viel stärker ist als in Australien oder in Kanada, um auf deine Frage zurückzukommen, und deswegen rein ideologisch Amerika das Land war, mit dem sich Hoffnungen verbunden haben. Also ich kenne keine Reflexion von Auswanderern über Australien, die in Australien, gibt es vielleicht auch, aber ich glaube nicht in dem Maße wie in Amerika. Na gut, durch die Größe, also durch den Umfang der Auswanderung. Ja, ja. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass es mit diesem Gründungsmythos des Landes zu tun hat. Und das ist ja immer ein Mythos. Ich meine, der American Way of Life und dieses Self-Made Man ist immer Ideologie, ist aber eine Ideologie, die auch eine gewisse Wahrheit in sich trägt. Also es gibt reale Aufstiegsgeschichten. Ja, diese Sotomayor heißt die jetzige Latina im obersten Gerichtshof in den USA, eine klassische Self-Made-Woman-Geschichte. Also Aufstieg aus kleinsten sozialen Verhältnissen hin zu einer Bundesrichterin oder Obama. Ich meine, Obama ist mit seiner Familiengeschichte die Verkörperung des American Dream. Und dieses, ich glaube, dass dieses Motiv Leute dann eben eher motiviert, nach Amerika zu gehen, als nach Argentinien beispielsweise. Bis heute. Das wurde auch von der amerikanischen Regierung auch unterstützt. Und das ist auch geschichtlich zurückzuführen auf diesen Manifest Destiny. Geschichte ist eben, wie Diane Purchase dann auch von den Französen dann an der amerikanischen Regierung für 1 Million Dollar, ja, so eine Summe, was Schwachsinn ist, für so ein riesiges Teil von Land. Und dass das von der Regierung dann auch an die Bevölkerung weitergegeben wurde, sodass sie mal nach Westen gehen wollen. Und das ist einfach selbstverständlich gedacht war, dieses Land ist frei, für uns frei, wir können damit machen, was wir wollen. Mit überhaupt keinen Rückblick oder Überlegungen, wie es von den Ureinwohnern dann auch Hätte, also nur um das zu kontextualisieren, am Anfang sind das ja diese 13 Staaten im Nordosten, die ursprünglich die Amerika als Nation darstellen, und es ist ein kontinuierlicher Expansionsprozess im Westen, der bis Ende des 19. Jahrhunderts dauert. In dieser Louisiana Purchase, ich glaube 1803, wo ein Riesengebiet von den Franzosen gekauft wird. Also es gab ja so Siedlungskolonien, deswegen heißen viele Städte, vor allem in Louisiana oder so, haben französisch klingende Namen, die heutzutage amerikanisch ausgesprochen werden, aber das sind ursprüngliche Gründungen französischer Kolonien. Auch in Kanada gibt es ja heute diese Auseinandersetzung mit Quebec noch, also wo ein Teil französischsprachig ist und so. Und diese ganze, ich glaube, dass man einen Großteil dieser Geschichte auch vor Augen haben muss, um zu verstehen, warum so jemand wie Barack Obama amerikanischer Präsident werden kann. Also dass diese, ich meine, in Deutschland ist es schon ein großer Fortschritt, wenn eine türkischstämmige Deutsche in Baden-Württemberg Integrationsministerin wird. Finde ich wirklich, also finde ich, oder auch, dass Philipp Rösler, so beschissen ich die FDP finde von ihrer politischen Programmatik her, finde ich, ist es eine positive Veränderung in der deutschen Gesellschaft, dass Philipp Rösler Bundesminister werden kann. Kann man darüber diskutieren, ist das nur ein Oberflächenphänomen oder nicht. Ich glaube aber, dass so eine Akzeptanz einer veränderten, sich verändernden demografischen Struktur in Deutschland oder zumindest etwas zugenommen hat. In den USA ist das von Anfang an anders, weil die Pluralität der Gesellschaft von Anfang an da ist. Es sind am Anfang hauptsächlich natürlich weiße Einwanderer, es gibt dann die ganze, also die Geschichte der Sklaverei, die unglaublich brutal ist, die in diesem American Dream und in der Gründungsmythologie natürlich nicht integrierbar ist, wo auch erst sehr spät eine Auseinandersetzung damit stattfindet. Aber heutzutage, wenn man durch Kalifornien fährt oder vor allem auch die südlichen Bundesstaaten, Texas oder so, spanischsprachig, also ganz stark mexikanisch, von lateinamerikanischen Einwanderern. Das heißt, es ist eine Gesellschaft, die sich permanent verändert, in einem permanenten auch Neudefinitionsprozess ist. Es gibt, ich lese relativ regelmäßig die New York Times, und in den Kommentarspalten ist immer wieder die Diskussion darüber, was es eigentlich heißt, Amerikaner zu sein. what does it mean to be an American? Also es ist keineswegs so, dann kann man sagen, naja, wir haben halt die Germanen und dann noch Goethe und die Nationalhymne, sondern es ist permanenter und zwar gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und das ist, glaube ich, diese Dynamik innerhalb der Gesellschaft ist immer noch gegeben und ist immer noch was, was Amerika von den meisten Gesellschaften, europäischen Gesellschaften unterscheidet, und zwar auch von Gesellschaften wie England oder Frankreich, die auch sehr viel pluraler und heterogener in ihrer Bevölkerungszusammensetzung sind, aber aus anderen historischen Gründen. Das sind Kolonialmächte. Die Mehrheit der Einwanderer in Großbritannien sind Einwanderer aus den ehemaligen britischen Kolonien, Indien, Pakistan, aus afrikanischen Kolonien. In Frankreich sind es Nordafrikaner, Algerier, Marokkaner, also auch die französischen Kolonien. Das heißt, die Gründe, warum die Menschen in das Land gehen, sind andere als die Gründe für die Auswanderung nach Amerika. Und jetzt die Schwarzen ausgeklammert, weil die Schwarzen, und das unterscheidet sich von allen anderen Einwanderergruppen, die einzigen sind, die nicht freiwillig ins Land gekommen sind. Alle anderen sind freiwillig eingewandert. Das ist, glaube ich, wichtig für so eine inneramerikanische Debatte. Und eigentlich wollte ich noch auf was ganz anderes hinaus, aber habe den Faden verloren. Vielleicht noch abschließend, also diese Dynamik und diese gesellschaftliche Dynamik, die immer noch zu spüren ist, und auch so ein Wille, sich auf was Neues einzulassen und Strukturen als veränderbar zu begreifen und nicht an so einer wie auch immer gearteten Tradition festzuhalten, zeichnet die amerikanische Gesellschaft aus, gerade im Unterschied auch zur deutschen Gesellschaft. Und es ist auch, das ist auch so ein Punkt, der heute Morgen in diesem Deutschlandfunkgespräch auftaucht. Amerika ist eine sehr viel jüngere Gesellschaft als die meisten europäischen Gesellschaften, was natürlich auch mit Einwanderung zu tun hat. Diese ganzen Fragen von Rentenversicherung, kann man Sozialstaat noch halten, die in Deutschland immer vor dem Hintergrund des Demografieproblems diskutiert werden, die stellen sich Amerika in der Form nicht, was wiederum mit der Einwanderungsgeschichte und mit der bis heute einhaltenden Einwanderung zu tun hat. Und das sind so historische Hintergründe, die man, glaube ich, man muss das nicht alles detailliert kennen, aber so ein Bewusstsein dafür zu haben, dass die Gründungsgeschichte eine andere ist, dass Diskussionen anders laufen, dass gesellschaftliche Fragen auch andere sind, um es noch an einem Beispiel deutlich zu machen, nicht nur diese Leitkulturdebatte, die versteht niemand, sondern auch als in Deutschland und in Frankreich beispielsweise das Kopftuchverbot diskutiert wurde. Das war in den Kommentaren in amerikanischen Zeitungen, die ich gelesen habe, ein völliges Unverständnis über diese Diskussion. Also man hat gar nicht verstanden, was da diskutiert wurde, weil es aus so einer amerikanischen Sicht völlig absurd ist, dass der Staat einem vorschreibt, welche religiösen Symbole man tragen darf oder welche man nicht. Das geht in den USA dann aber wiederum einher, dass es eben keine Staatskirche gibt. Also Religion ist eine privatisierte Angelegenheit, die jeder für sich machen kann, wie er will, solange es nicht in eine gesellschaftliche Sphäre rüberschwappt. Eine ständige Diskussion mit dieser Moschee bei dem World Trade Center, mit irgendwelchen christlichen Fundamentalisten, die 10 Gebote im obersten Gerichtshof aufstellen. Ständig wiederkehrende Debatte. Aber das ist also auch diese Frage der religiösen Pluralität, das ist eine ganz andere. Aber ich komme in Sprache. Oder man mag ja auch irgendwie über diesen American Dream halten, was man will, oder ob der jetzt immer überall auch tatsächlich wirkt, oder wie viel man dafür tatsächlich arbeiten muss, ob es einer da leicht hat oder nicht. Aber ist ja trotzdem insofern hier fortschrittlich, auch mit allem innerhalb der kapitalistischen hier, also in diesem Rahmen, dass ja diese soziale Durchlässigkeit ja hier faktisch vorher nie existiert hat. Mhm. Also man konnte, selbst wenn man früher, also meinetwegen in allen Ständegesellschaften, ob nun jetzt in Europa oder so, was es ja eben, wie du auch schon gesagt hast, in den USA von vornherein ja gar nicht gab, weil man ja gerade davor geflüchtet ist, und mhm. Ist diese soziale Durchlässigkeit eben dadurch hier gewährleistet und ist ja ein Fortschritt gegenüber den älteren Gesellschaften. Also man konnte durch, auch wenn es harte Arbeit war, und natürlich wurden jetzt Linke hier anstreben, dass man überhaupt diese sozialen Schranken überhaupt hier abschafft und dass man auch durch, dass man erst gar nicht so harte Arbeit braucht, um irgendwas zu überwinden. Aber trotzdem, innerhalb des Kapitalismus ist es ja ein Fortschritt, oder hat ihn ja mit hier herbeigeführt, dass eben dass man durch viel Arbeit kann man das überwinden, was man vorher nicht konnte. Da konnte sich auch im Feudalismus jemand abrackern, wie er wollte, es ging nicht. Mhm. Oder jetzt in einem anderen Kastengesellschaft wie in Indien oder so. Mhm. Da bist du festgelegt. Mhm. Und das hat der Kapitalismus, natürlich jetzt nicht überall, also aber gerade in den USA als, ich sag mal, mit Musterland dort mit durchgeführt. Das ist sehr fortschrittlich, muss man ja insofern anerkennen. Hat ja Marx auch, denke ich, also hat er ja ständig auch darüber geredet. Da ist das, also auch auf der hier Grundlage, dass sich natürlich dann die anderen Gesellschaften aus den hier fortentwickelsten heraus dann weiterentwickeln, also Sozialismus aus den USA oder so, ja. War dann so die Idee. Ja, das hat Marx auch explizit genannt. Also er hat zwei Länder genannt, wo die kommunistische Gesellschaft ohne Revolution errichtet werden könnte, und das waren Amerika und Holland, aus seiner Sicht, weil die am weitesten im bürgerlichen Sinne fortgeschritten waren. Und diese klassische Formulierung, auch aus dem kommunistischen Manifest, dass Religion überwunden werden muss und dass, ich habe gerade die wörtliche Formulierung nicht parat, aber dass auch die Feudalbande zerschlagen werden und nichts übrig bleibt als das Moment des Geldes. Hat jemand die Formulierung gerade? Ich wundere mich, das war so nacktes Verhältnis oder dieses nackte Verhältnis. Ja, genau. Dieser nackte Egoismus, der sich mit Geld ausdrückt. Und das ist brutal auf einer kapitalistischen Gesellschaft. Also das wäre auch eine andere Diskussion in Bezug auf Sozialstaat und so, denn Amerika ja viel weniger ausgeprägt ist. Aber gegenüber einer europäischen Geschichte, wo Hierarchien sich auf Standesunterschiede gründen oder auf Aristokratien oder sonst was, ist die Brutalität, also das rein Geldinteresses, immer noch ein Fortschritt, weil dadurch unabhängig von der Herkunft dem einzelnen potenziellen Aufstieg ermöglicht wird. Und viele Einwanderergeschichten sind ja auch Aufstiegsgeschichten. Und zu diskutieren wäre, der Sozialstaat in Europa ist ja auch ein ziemlich neues Phänomen, ist ein Post, also nach dem Zweiten Weltkrieg bilden sich Sozialstaaten raus, und natürlich hat das auch was mit dem Kalten Krieg zu tun und mit einer gewissen geopolitischen Konstellation. Die Frage ist, ob jetzt gerade vom Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise diese Sozialstaatsstrukturen so noch zu erhalten sind, und das ist dann die eigentliche Frage hier für das Thema, ob in Amerika allein aufgrund der anderen gesellschaftlichen Verfasstheit sich sowas wie ein europäischer Sozialstaat überhaupt rausbilden könnte. Also ein europäischer Sozialstaat oder der deutsche Sozialstaat, und das meint jetzt vor allem Westdeutschland, der sich rausgebildet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ist einer, der eigentlich auf ziemlich klassischen Arbeitsverhältnissen basiert, dass Leute eine Lehre machen oder studieren, anfangen zu arbeiten, 30 Jahre im selben Betrieb sind, in eine Rentenkasse einzahlen und dann die nächste Generation für die Rente aufkommt und so weiter. Nicht nur aufgrund der zunehmenden demografischen Entwicklung, dass es immer weniger neue Arbeitskräfte gibt, die Rente der folgenden Generation zahlen, ist die Frage, ob in einer amerikanischen Gesellschaft, wo eine permanente Dynamik in der Gesellschaft da ist, also auch eine permanente Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen, das heißt Leute gar nicht 30 Jahre lang irgendwie in irgendeine Sozialkasse einzahlen können, überhaupt sowas implementierbar wäre, wie es in Europa der Fall ist. Also ich würde den europäischen Sozialstaat in vielen Bereichen verteidigen und glaube, dass gut ist, und finde es auch total erstaunlich, dass es Obama gelungen ist, diese Health Reform durchzusetzen und wirklich eine Krankenversicherung für alle. Und natürlich, und das ist dann halt so die Gegenseite, die auch zu diskutieren ist, dass das, was Adorno die völlige Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft nennt, also ohne diese ganzen feudalen Überbleibsel, geht natürlich auch damit einher, dass, ich weiß nicht, Egoismus oder eine bestimmte Form der Aufstiegsideologie dann nochmal stärker sind. Also das wäre so das Gegenmodell dazu. Und natürlich muss man das in ein Verhältnis setzen zueinander. Aber prinzipiell würde ich dir zustimmen, was du gesagt hast. Ich hätte nochmal eine Nachfrage. Und zwar hast du das kurz angesprochen, als du über Elsässer und Maler gesprochen hast, dass es da nicht so wirklich so einen Bruch gibt irgendwie in der ideologischen Konstellation, sondern dass du da eigentlich so einen fließenden Übergang sehen würdest. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und auch im Bezug zu dieser Reihe irgendwie, wie so eine traditionelle linke vermeintliche Gesellschaftskritik, die sich dann eben in so Anti-Amerikanismus eben auch abarbeitet, eben also aus einer klassisch linken traditionellen Tradition halt so in das komplette, also scheinbar in das komplette andere Gegenteil umschlagen kann, also in so eine extrem rechte Position, wo du da halt aber die Kontinuität sehen würdest, das, was du vorhin kurz angesprochen hast. Ich meine, Mahler ist ja das Extrembeispiel. Es gibt noch andere Leute aus dem 68er-Kontext, Bernd Rabehl, ich weiß nicht, ob der jemandem mal sagt, der war ein enger Freund von Rudi Dutschke und einer der führenden revolutionären Theoretiker um 68, der immer mehr so ins nationalkonservative Lager abgedriftet ist, bis er irgendwann von rechtsradikalen Burschenschaften Vorträge über die Notwendigkeit eines positiven Verhältnisses zu Deutschland gehalten hat. Und Mahler, ich würde sagen, die Kontinuität ist eine antiimperialistische Ideologie, die das Zentrum des Bösen ausgemacht hat. Das ist Amerika und Israel hängt noch irgendwie mit dran. Das ist ja bei so antisemitischen Antizionisten oder Antiimperialisten immer mal wechselt das. Einmal dominiert Amerika Israel, einmal andersrum. Aber diese antiimperialistische Weltsicht, die sehr klar Gut und Böse trennt, sich moralisch auf der richtigen Seite der Unterdrückten fühlt und dadurch, dass Amerika als das Böse ausgemacht wird, auch Deutschland irgendwie geknebelt sieht, das ist ja auch was sich in so einem nationalrevolutionären Flügel bereits 68 gezeigt hat, also dass Deutschland als besetztes Land wahrgenommen wurde, was ich zum Teil ja in Slime-Texten finde, also so in der Punk-Bewegung setze ich sowas ja auch noch in ganz komischen Windungen fort. Ich glaube, dass das geblieben ist. Also der Antiimperialismus als eine bestimmte Form der Weltbetrachtung, wo dann nämlich mit klar ist, was das Zentrum des Bösen ist. Amerika, eine Zerstörung Amerikas zugearbeitet werden muss. Das heißt, die Solidarisierung in den 60er Jahren waren eher die antikolonialen sozialrevolutionären Bewegungen. Dritte Welt, Solidarität und so weiter. Ich meine, wo waren denn die meisten Leute, die dann in den Terrorismus abdriften oder wie immer man das formulieren will, in Ausbildungslagern? Die waren in palästinensischen Ausbildungslagern, wo im Übrigen fast zur gleichen Zeit auch deutsche Nazis in eine paramilitärische Ausbildung absolviert haben. Das ist ja genau dieses Moment, wo dann bei manchen ein Bruch stattfindet, also bei Klein zum Beispiel, bei der OPEC-Entführung 75 dabei war, der dann gesagt hat, die revolutionären Zellen haben halt bei einer Entführung einer israelischen Maschine Juden von Nichtjuden getrennt. Also wirklich so eine Selektion vorgenommen, das ist ein Begriff, den er da verwendet. Und dieses Moment der Solidarisierung dann auch mit einer nationalrevolutionären Befreiungsbewegung, die antiamerikanisch und zum großen Teil dann auch antisemitisch war, zieht sich durch. Nur das Objekt der Solidarität hat sich jetzt bei Mahler gewandelt. Die neuen Feinde Amerikas und des Imperialismus sind halt nicht mehr die nationalrevolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, sondern sind halt die islamistischen Bewegungen. Deswegen Mahler steht ja für diesen Flügel der Rechtsextremen in Deutschland, die eine pro-islamische Position haben. Die streiten sich da ja auch, ob sie Muslime scheiße finden und prinzipiell oder ob sie nur aus dem Land schmeißen wollen oder wie auch immer. Aber Mahler ist eigentlich hat er die Grundstruktur seiner Argumentation ist die gleiche. Es haben sich nur so die Objekte der Solidarität verschoben. Also irgendwie die neue antiimperialistische Bewegung für ihn ist halt Al-Qaida. Und nicht mehr das die PFLP in Palästina oder das Carlos-Netzwerk oder so. Ich weiß nicht, wer von euch das auch noch so ein, wer von euch diesen Film über Carlos gesehen hat, der jetzt im letzten Jahr in die Kinos kam. Sehr sehenswerter Film, weil wirklich was über dieses terroristische Milieu in den 70ern deutlich wird. Es gibt eine Langfassung, die irgendwie 6 Stunden geht, die lohnt sich aber auch. Ich komme darauf zu sprechen, weil da eine Person auftaucht, der total interessant ist, und zwar ist das ein französischsprachiger Anwalt namens Vergès, der einen indochinesischen Hintergrund hat. Der eine ganz wichtige Rolle in der Verteidigung, also so als, der war eigentlich der Anwalt der antikolonialen Bewegung, der war im algerischen Befreiungskampf, hat wichtige Prozesse in Frankreich geführt. Und später wird er zum Verteidiger der französischen Nazi-Kollaborateure. Und zwar mit den gleichen Argumenten. Also er sagt, Frankreich heuchelt, wenn es auf der einen Seite die französischen Nazi-Kollaborateure verurteilt wegen Folter und selbst in Algerien foltert. Und der ist ein richtiges Moment in dieser Argumentation dran. Und der Jess wird dann aber so jemand, der nicht nur 10 Jahre abgetaucht war, wahrscheinlich in irgendwelchen palästinensischen paramilitärischen Ausbildungslagern unterwegs war, sondern wo sich genau so eine über die Vermittlung des Antikolonialismus sich so eine nationalrevolutionäre Tendenz ausbildet, die, glaube ich, bei Mahler auch ganz extrem ist. Elsässer ist anders, ist eine andere Generation. Ich meine, der ist ja jetzt vielleicht 50 oder sowas. Also der ist nicht diese 68er oder noch die Mahler steht ja eigentlich für die RAF-Generation. Ich glaube, Elsässer ist auch nach wie vor Antiimperialist. Elsässer ist ein Stück weit auch immer Parteikommunist geblieben, der davon ausgeht, dass man sowas wie eine Kaderpartei braucht. Und ich glaube aber, und das ist das Entscheidende, der war immer Nationalist. Eine Zeit lang war er Nationalist gegen Deutschland. Das mag absurd klingen, aber der war antideutsch und fand Nationalisten in anderen Ländern geil. Also der fand immer die Gaullisten in Frankreich und Thatcher in Großbritannien und sowas gut, als ein Gegengewicht zu Deutschland. Und ich glaube, der Umschlagspunkt für Elsässer war der Jugoslawienkrieg. Und ich war damals auch gegen den Jugoslawienkrieg, ich habe mittlerweile eine andere Position, aber Elsässer war damals noch war Konkretredakteur zu dem Zeitpunkt noch und hat die bedingungslose Verteidigung von Milosevic gefahren. Und das war damals die antideutsche Position, die bei vielen vorhanden war, auch im Bahama-Spektrum und so, wo klar war, im Jugoslawienkrieg wiederholt sich die Konstellation des Zweiten Weltkrieges. Also Deutschland greift wieder ein Land an, das im Zweiten Weltkrieg antifaschistisch war und schon im Zweiten Weltkrieg angegriffen wurde. Und dann gab es natürlich die Anerkennung der Unabhängigkeit Sloweniens durch Deutschland und damit wurde der Zerfallsprozess, das waren die Diskussionen, die damals geführt wurden. Es gibt ein Buch, das im Saira Verlag erschienen ist, das heißt Ein deutscher Krieg in Bezug auf den Jugoslawienkrieg. Also das war so eine antideutsche Position, die auch Elsässer in Extremform hatte, die bei Elsässer ja nicht nur zur bedingungslosen Verteidigung von Milosevic führte, sondern auch zu einer bedingungslosen Verteidigung dann später von Sechel und den serbischen Faschisten und einer Leugnung jeglicher serbischer Verbrechen. Und zwar im Sinne, dass Elsässer bis heute das Massaker in Srebrenica, das das größte Massaker nach dem Zweiten Weltkrieg war, mit schätzungsweise 8000 Menschen, die erschossen wurden, für eine Propagandalüge hält und anhand der Untersuchung von Schmauchspuren nachgewiesen hat, dass es nur irgendwie 1200 Menschen gewesen sein können, die da ermordet wurden. Also ich glaube, der Jugoslawienkrieg war bei Elsässer der ideologische Umschlagspunkt. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen, wie sich das dann im Einzelnen auswirkt, aber dass er heute, dass nicht nur Nazis zu seinen Veranstaltungen kommen, sondern der so ein verschwörungstheoretisches Denken hat, ist wiederum im Zusammenhang mit so einem Antiimperialismus zu sehen, weil der Antiimperialismus das Bedürfnis hat, sehr komplexe, nicht nur gesellschaftliche, sondern auch geopolitische, globale Verhältnisse zu vereinfachen und immer so einen konkreten Punkt oder einen konkreten Verantwortlichen benennen zu können. Und dieses Denken neigt von der Struktur her zu Verschwörungstheorien. Und ich glaube, das ist bei Elsässer das Motiv, warum er sich so verhält. Aber es ist immer wieder, wenn ihr euch das historisch anschaut, es gibt immer wieder diese Querfrontverbindung. Ich meine, das fängt an in der Weimarer Republik, wo du Kommunisten hast, die zu Nazis überlaufen und Nazis, die zu Kommunisten überlaufen. Also es gibt, und ich bin kein Verfechter der Totalitarismustheorie, aber es gibt historisch gesehen immer wieder diese Überschneidung. Das gibt es im italienischen Faschismus ganz extrem. Ich meine, Mussolini war in der Sozialistischen Partei. Mussolini war Chefredakteur der Sozialistischen Zeitung in Italien. Also das war noch bevor der Faschismus als Bewegung dann 1922 entsteht. Aber es gibt so eine Überschneidung von, autoritären Denkstrukturen auf einer linken und auf einer rechten. Und Mahler ist ein Beispiel dafür, Elsässer ist ein Beispiel dafür und geht aber historisch sehr viel weiter zurück. Beispielsweise ist in Frankreich, es gab in Frankreich während der Zeit der deutschen Besatzung eine Bewegung, die sich auch als nationalsozialistisch bezeichnet hat. Der Führer dieser Bewegung war bis Mitte der 30er, bis er ausgeschlossen wurde, im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Frankreichs. Und das sind so Sachen, die man nicht nur abbügeln kann und sagen kann, ja, ist halt irgendwie Zufall. Nein, ist kein Zufall. Dafür sind es nicht nur Einzelbeispiele, dafür ist es zu viel und meistens passieren Dinge auch nicht einfach nur aus einem Zufall heraus, sondern es gibt eine bestimmte analytische Ebene, zu der man halt irgendwie kommen muss. So viel zu Elsässer. Weitere Fragen, Kritik, Anmerkungen? Ja, zu dem, dass du da, ich glaube, ich habe den Begriff Leitkultur für das Phänomen vermeiden, aber du sagtest, die Einwanderung fand halt statt und danach musste halt immer wieder neu diskutiert werden, was bedeutet überhaupt Amerikaner oder amerikanisch zu sein, so in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft. Es gab ja doch durchaus auch Phasen, in denen man versucht hat, das aktiv zu steuern. Also mir schwebt da jetzt vor allem die Diskriminierung von nicht-europäischer Einwanderung in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts. Ja. Oder schon zum Beispiel in den 19. Jahrhunderten, was wohl in den 20ern, vor, wo es ja doch irgendwie Versuche gab, zu entscheiden, okay, es droht eine Marginalisierung, also die jetzt auch von der Statistik her noch weit, weit entfernt gewesen wäre, aber dass praktisch eine weiße Elite auch eine Marginalisierung befürchtet hat und daraufhin versucht hat, eine Einwanderung zu steuern und damit ja schon ganz gezielt eingegriffen hat in diesen, was bedeutet es, Amerikaner zu sein. Mhm. Ja, das ist das, was man Boston nennt, White Anglo-Saxon Protestant. Das gibt es heute noch in den Teilen der amerikanischen Gesellschaft, gab es historisch gesehen auch immer und gerade in Phasen verstärkter Einwanderung. Also es gibt so eine Hochphase der Rassismus trifft es nicht so, sondern der Abschottung und der Feindschaft gegen Migration, die ist im Ersten Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg. Nicht gegen Migration oder gegen nicht-europäische Migration? Im Ersten Weltkrieg sind es erstmal die Deutschen, die das Problem sind. The Fritz. Also so dieses Klischeebild des Deutschen. Und es wird dann aber, die erste Gruppe, die richtig diskriminiert wird, die als Non-Whites gesehen wurden, waren Iren. Und zwar gibt es auch, wenn man sich das anschaut, eine Veränderung der Bedeutung des Begriffs White, was es heißt, Weißer zu sein. Juden und Iren wurden am Anfang nicht als Weiße begriffen, sondern das war White Anglo-Saxon Protestant. Irish und Irish waren Catholic. Juden waren gar nicht Christen. Das heißt, die fielen raus aus einer Definition dessen, was weiß ist. Heutzutage hast du, also es gibt so einen Zensus, der alle paar Jahre erhoben wird, wo man seine Race-Zugehörigkeit ankreuzen kann, wo zunehmend also auch diese Mixed Races, in Anführungszeichen, ist ein Begriff, wo es keine adäquate deutsche, weil Rasse kann man nicht sagen, vom Hintergrund einer deutschen Geschichte, aber Race ist ein ziemlich spektakulärer Begriff, der einfach im Sprachgebrauch in den USA da ist. Und die Anzahl der Weißen nimmt kontinuierlich ab. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, wird die Anzahl der Weißen, ich glaube im Jahre 2030, erstmals unter 50% liegen. Und das heißt, diese Versuche, die es historisch immer gab, Einwanderung zu steuern, und das war am Anfang im 19. Jahrhundert, eine immense Auseinandersetzung darüber, ob Katholiken Amerikaner sein können. Weil nämlich die Katholiken eigentlich eine Autoritätsfigur haben, die überstaatlich ist, der Papst. Die Loyalität des wirklich katholischen Gläubigen gilt dem Papst und nicht einem Nationalstaat. Deswegen gab es im 19. Jahrhundert eine massive Diskussion, ob man der Loyalität der Katholiken trauen kann. Das ist so, ich meine, und das sind bei Rassisten, das wiederholt sich immer. Sind Juden loyal, sind Muslime loyal, können, wenn man irgendwie so, das von dem Grundmuster her wiederholt sich das. Im 19. Jahrhundert waren es aber Katholiken, dann waren es Juden. Die jüdische Einwanderung ist vor allem im zweiten Drittel des 20. Zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo in Osteuropa viele Pogrome, also Kischinjew 1930, das größte Pogrom, und da beginnt dann eine Diskussion im Zuge des Ersten Weltkrieges nochmal ganz stark, was es heißt, Amerikaner zu sein. Da entstehen dann auch diese Begriffe, die man aus dem Englischunterricht noch so kennt, wie Melting Pot oder Salad Bowl oder sowas. Da beginnt dann eine theoretische Auseinandersetzung, was es heißt, Amerikaner zu sein. Also wirklich auch von Philosophen geführt. Horace Kern ist so ein Begriff, der den Begriff des Melting Pot auch prägt in einer Artikelserie in der Zeitschrift The Nation. Und da gibt es aber Gegenmodelle dazu. Und das Gegenmodell einer der größten Rassisten und vor allem Antisemiten der damaligen Zeit war Henry Ford. Henry Ford war ein Hitler-Bewunderer und Hitler hat Henry Ford bewundert. Aber das nur dazu, dass ja auch so ein Begriff wie Fordismus als Begriff für eine bestimmte Epoche kapitalistischer Akkumulation sehr problematisch finde, weil Ford mehr ist als dieses T-Modell und eine Fließbandproduktion, sondern der ist halt wirklich übelster Antisemit. Und diese sogenannten Nativisten, also Nativists, wie sie genannt wurden, die von der Abschottung Amerikas waren, die werden auch im Ersten Weltkrieg unglaublich stark. Und es führt dazu, dass Amerika 1924 Quoten einführt. Zum ersten Mal werden Quoten eingeführt, die ganz klar Non-White Immigration diskriminieren. Und vor allem auch das größte Problem hinsichtlich der Quote hatten die Juden. Weil die Juden keine eigene Gruppe waren. Die Juden waren zugeteilt den jeweiligen Länderquota. Also als russischer Jude bist du in die russische Quote reingefallen, weil es keine Quote gab, die jüdische Einwanderung speziell gefasst hat. Und Amerika schottet sich dann eine Zeit lang ab und dann im Zweiten Weltkrieg die Diskriminierung gegen die Japaner, da gab es Internierungslager auch für die japanisch-amerikanische Bevölkerung, weil deren Loyalität angezweifelt wurde. Das heißt, es gibt immer wieder diese Phasen und ganz aktuell, ich meine die Tea Party, jetzt gerade ist ja eine Debatte über die republikanischen Herausforderer und es gibt diese Michelle Bachmann, die aus Minnesota, so eine Congresswoman, völlig durchgeknallte christliche Rechte, oder auch Rick Perry, Texas Governor, ich weiß nicht, Governor oder Congressman, unglaublich migrationsfeindlich, die wollen am besten einen 10 Meter hohen Zaun an der Grenze zu Mexiko hinbauen. Das heißt, es gibt immer wieder auch innerhalb der amerikanischen Gesellschaft Strömungen, die genau gegen, eigentlich, ich würde zugespitzt formuliert sagen, gegen das sind, was Amerika eigentlich auszeichnet. Und gegen das sind, was Amerika aus meiner Sicht zu einer sehr interessanten und faszinierenden Gesellschaft macht, gerade weil die Dynamik so. Amerika ist so interessant, weil es die Einwanderung gibt, weil es eine der weltweit multikulturell oder zumindest vielfältigsten Gesellschaften ist. Das ist, was ich denke, was Amerika und New York ist, die kosmopolitischste Stadt, die es gibt. Also so, deswegen habe ich vorher gesagt, so einen emphatischen Begriff von Menschheit kann man in Anklängen da finden. Und es gibt innerhalb Amerikas immer wieder Strömungen, die genau das verhindern wollen. Oder genau das. Ich würde aber sagen, das sind historische Phänomene, die es immer gab, die aber nie am grundlegenden Charakter der amerikanischen Gesellschaft was ändern konnten. Und die auch zunehmend die Diskussionen verschieben sich. Also konkret, es gab eine große Diskussion in Kalifornien, ob man Zweisprachigkeit einführen soll, also Spanisch einfach als zweite Verwaltungssprache. Es gab eine große Opposition dagegen. Die Opposition wurde getragen von mexikanischen Einwanderern, die gesagt haben, nein, wir wollen keine Zweisprachigkeit, weil unsere Kinder müssen Englisch lernen, um die Möglichkeit zu haben, den Aufstieg zu machen. Sie müssen Englisch lernen und brauchen nicht nur Spanisch. Das heißt, häufig sind auch die Konfliktlinien, die laufen, anders gestaffelt als jetzt zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft, dass diejenigen, die dann, wo man sagen würde, Zweisprachigkeit finde ich erstmal gut, wenn sowas eingeführt wird, dass dann die Einwanderer zweiter Generation diejenigen sind, die gegen die Zweisprachigkeit, verweist auch wieder auf so eine andere gesellschaftliche Dynamik. Und gerade weil die weiße Bevölkerung in den USA perspektivisch die Minderheit werden wird, weil die am stärksten steigende das am stärksten steigende demografische Segment in der amerikanischen Gesellschaft sind Latinos. Verdopplung, also ungefähr bis 2030 ein Viertel der Bevölkerung, stagnieren tut der Anteil der schwarzen Bevölkerung, ungefähr bei 15%, und auch verdoppelt wird sich der Anteil der Asian Americans, ungefähr auf 10% der Bevölkerung. Und das ist auch ganz interessant, momentan die erfolgreichste Einwanderergruppe, Asian Americans, Inder, Chinesen, aber auch sonst aus asiatischen Ländern. Und da gibt es dann Untersuchungen, wie viel Geld die einzelnen Haushalte für Bildung ausgeben, und Asian Americans sind diejenigen, die am meisten für Bildung ausgeben, und unglaublich viele, also irgendwie das Harvard Engineering Department ist komplett chinesisch oder Chinese American dominiert. Das heißt, diese Aufstiegsgeschichten gibt es bis heute, trotz der Gegentendenzen, die es gibt, und es gibt ja auch diesen einen Roman von Philip Roth, habe gerade den Titel vergessen, wo er so eine faschistische Machtübernahme in den USA imaginiert, dass in 30er Jahren die Wahl zugunsten eines so faschistischen Präsidenten ausging. Das waren reale Strömungen, die es auch gab. Es gab immer wieder diese, würde ich sagen, den Angriff auf die Grundlagen dessen, was Amerika eigentlich ausmacht. Aber ich glaube, die werden nicht gewinnen. Ich glaube auch, dass Obama wiedergewählt werden wird. Also ich glaube, dass trotz der ganzen Auseinandersetzung, die es gerade gibt und so, und Obama hat eigentlich keine Chance mehr, das widerspräche der politischen Logik, wie Präsidentschaftswahlen laufen. Aber ich glaube auch, die Tatsache, dass jemand wie Obama Präsident geworden ist, sagt unglaublich viel auch über die Veränderung in der amerikanischen Gesellschaft aus. Es war zum Beispiel, als Kennedy Präsident wurde in den 60er Jahren, gab es zwei Sachen, die gegen Kennedy gesprochen haben, die ein massives Problem waren. Er ist irischer Herkunft und er ist Katholik. Er war der erste katholische Präsident. Und das ist aus einer europäischen Sicht so, ja, du bist katholisch oder evangelisch, so what? Also es interessiert eigentlich nicht. Aber das ist auch ein neues Phänomen. Ich meine, das war diese Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Evangelischen, hat die ganze frühe Neuzeit bestimmt. So. Was? Also ich denke, das ist aber, jetzt in Deutschland interessiert es wahrscheinlich keinen, also vielleicht in bayerischen Dorfgemeinden als Protestant oder als Atheist, das ist schon interessant. Und ich denke mal, das ist so, weiß nicht, Italien, Spanien. Ja klar, ich meine, jetzt hier der Papstbesuch da. Also das ist da schon interessiert, ob man katholisch oder protestantisch ist. Ja. Nee, das stimmt. Also ich glaube, in Deutschland ist es nicht mehr so relevant, aber es wäre in Deutschland wäre es nie ein Hinderungsgrund für jemanden Bundeskanzler zu werden, ob er evangelisch oder katholisch ist. Das größte Hindernis für Mitt Romney, ich weiß nicht, wer sich von euch für diese gerade aktuellen Debatten, wer wird republikanischer Präsidentschaftskandidat interessiert, Mitt Romney gilt als Frontrunner der Republican Party. Der ist eher so ein moderater Republikaner, der aus Massachusetts stammt. Das größte Hindernis, das er hat, er ist Mormone. Wo man sich denken würde, so, ja und? Nee, aber das ist eine ernsthafte Debatte. Und dann, das ist auch so ein Lamentieren, was immer mal wieder so ein Anti-Amerikanismus umschlägt, dass die Religion so omnipräsent sei in den USA und sehr viel bei allen auch eine wichtige Rolle spielt. Und zugegebenermaßen gibt es gesellschaftlich weniger Leute, die sich als Atheisten bezeichnen. Also Religion nimmt eine größere Rolle in einem gesellschaftlichen, vor allem aber auch in dem Privatleben ein. Also Churchgoers gibt es hier mehr als in Ostdeutschland ohnehin, aber auch in Westdeutschland. Spielt eine größere Rolle, aber ich glaube, es gibt eine gesellschaftliche Abfederung der Religion, in dem es eben nie sowas gab wie eine Staatskirche, in dem es keine staatliche Subvention für Kirchengemeinden gibt und so weiter. Also da gibt es auch immer wieder vor allem rechte christliche Gruppen, die versuchen genau sowas zu unterminieren, indem eben jetzt dieser Pastor in Florida, der den Koran verbrennt und sowas und sagt, er will nicht unter Scharia-Law leben und so weiter. Also du hast genau solche Strömungen historisch immer gehabt. Ich glaube aber nicht, dass die... es ist natürlich theoretisch nie auszuschließen, aber ich glaube, dass die Resistenzkraft der amerikanischen Gesellschaft gegen so autoritäre Strömungen sehr viel stärker ist als die Resistenzkraft der meisten europäischen Gesellschaften. Deswegen, ja, es gibt diese Phänomene, es gab sie immer und es wird sie wahrscheinlich auch weiterhin geben. Aber so wie ich mit Bezug auf das Interview mit Andy Markowitz ausgeführt habe, glaube ich nicht, dass die Faschisten, dass es jemals die Gefahr einer faschistischen Machtergreifung in den USA gäbe. Wo gerade was so Religion angeht, also da habe ich ja immer so, also weil der am Anfang so gesagt hat, man hätte alle immer so ein Bild von den USA, was ja wahrscheinlich gar nicht so stimmt. Also die Stellung der Religion, da stelle ich mir nur immer so vor, weil man das immer hört von Kreationismus an den Schulen und wie ist das eigentlich und ist das alles richtig hier, also wie weit ist es tatsächlich verbreitet, dann hört man Zahlen von so und so viel zig Millionen sind bibeltreu oder so, also sind dann, wo man sich denkt, oh mein Gott, also oh mein Gott. Das sind so Geschichten. Das andere noch, also ob da noch mehr weiß, wäre vielleicht ganz gut, da nochmal was zu sagen, vielleicht über die Stelle der Religion, also diesbezüglich auch in Bildung und so weiter. Das andere, um nochmal auf die Wiederkohle eigentlich zurückzukommen, es gibt ja neben dem Anti-Amerikanismus ja auch so eine, also immer noch dieses ja, pro-amerikanistische Denken von, ja, die sind, da ist noch was, also da geht es irgendwie besser, da ist irgendwie so eine, also dieses Aufbruchsland ist es ja irgendwie immer noch, oder auf jeden Fall höre ich jetzt nicht überall Schlechtes von den USA. Also jetzt sind ja immer noch auch unsere politischen Freunde in gewisser Hinsicht, da wird das ja so dargestellt. Und da gibt es ja Unterschiede, also es ist auf jeden Fall beides da. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein genereller Trend gegen die USA existiert. Und insofern würde ich auch die Vita-Cola-Werbung jetzt nicht nur amerikanisch nennen. Sie könnte sich vielleicht auch solche Ressentiments bedienen, aber da geht es ja auch letztlich nur darum, dass sich zwei Firmen gegenseitig das Wasser abgraben. Insofern würde ich da jetzt vielleicht nicht so großen, also so die Bedeutung so hochlegen auf Anti-Amerikanismus, während die vielleicht sogar jetzt nicht sagen würden, die haben jetzt die USA als das große Beispiel gebracht, Coca-Cola als die Marke aus den USA neben hier McDonald's oder so. Und wir würden da eher die noch loben, dass wir sozusagen auch sowas haben hier. Aber unseres ist sogar besser als das, was es dort drüben Gutes gibt. Also so könnte man es ja auch interpretieren. Das würde jetzt eher, klar, das ist natürlich auch eine Überheblichkeit zu sagen, wir haben was Besseres als ihr, aber das ist wie bloß kapitalistische Werbung, würde ich da entgegenhalten. Hey, ich finde es halt schon interessant, dass Schmalkalden ernsthaft als schöner Ort in der Werbung präsentiert werden kann. Das finde ich, wirklich aus so einer Werbesicht faszinierend, wie man da drauf kommen kann. Ich glaube schon, dass diese Werbung mit so Ressentiments spielt. Das heißt, ich meine, das ist so Chiffren, die ich vorher auch genannt habe, mit hier die Haifische im Anwaltsgemeinde oder die Ostküste oder sowas. Chiffren zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie vom Bedeutungsgehalt her nicht festgelegt sind. Das heißt, du kannst so eine Werbung rezipieren und denken, finde ich gut, finde ich nicht gut, mag Vita Cola, mag es nicht, mir egal. Also du kannst einfach indifferent darauf reagieren. Ich glaube aber, dass diese Werbung auch ein Ressentiment bedienen kann. Das ist genauso wie diese Chiffre mit der Ostküste. Ja? New York ist faktisch die Stadt mit der absolut größten Zahl von Juden weltweit. Da wohnen mehr Juden als in Jerusalem oder Tel Aviv oder so. Es gibt ganze Viertel in den USA, in New York, vor allem in Manhattan, in der Nähe der Wall Street, wo ganz viele orthodoxe Juden rumrennen. Ja. Das heißt, wenn man es nur auf so einer Ebene diskutieren würde und sagen, ja klar, es gibt einen Grund, warum sich viele Juden in New York angesiedelt haben, da kann man sich die Geschichte jüdischer Einwanderung in Amerika anschauen. Man kann genauso über die Repräsentation von Juden im Börsengeschäft reden. Das hat was wiederum mit Diskriminierung von Berufen in Europa zu tun, dass sich die Juden als eine Gruppe bestimmten Berufen zugewandt haben, weil ihnen andere verschlossen waren, weil sie kein Land erwerben durften, bla bla bla. Wenn man das so aufschlüsselt und dann historisch oder soziologisch versucht, das zu analysieren, also nicht ressentimentgeladen argumentiert, dann kann ich so eine Chiffre auch anders aufnehmen, wie Ostküste. Aber Ostküste wird dann bedient normal was anderes. Und genauso, glaube ich, funktioniert auch, oder kann diese Werbung funktionieren. Und ich glaube, das ist den Werbemachern auch bewusst, dass sie damit spielen. Also, dass Coca-Cola als eben die amerikanische Cola im Gegensatz zu unserer schmalkalten Cola. Der zweite Punkt mit dem, und noch ein letzter Satz, das Schwierige dabei ist, du weißt ja nie, wieso Ressentiments dann rezipiert werden. Also du kannst nicht, es gibt keine empirische Untersuchung darüber, wie Leute die Vita-Cola-Werbung rezipieren. Oder wie Leute den Augstein-Artikel im Spiegel über die jüdischen Anwälte im Haifischgewand rezipiert haben. Das ist natürlich das Problem. Insofern ist das, was ich mit der Kritik am Anti-Amerikanismus mache, spielt sich auf so einer ideologietheoretischen oder ideologiekritischen Ebene ab. Wo ich behaupte, dass bestimmte Sachen sich so auswirken könnten. Die Hoffnung als Ideologiekritiker ist immer, dass man eigentlich falsch liegt. Also, dass man es zu schlimm zeichnet und man häufig daneben liegt und es doch gar nicht so schlimm ist. Zu dem zweiten Punkt, dass der Anti-Amerikanismus gar nicht so stark sei. Mein Eindruck ist, dass... auf die Religion komme ich noch. Ich glaube, es gibt so Konjunkturen. Also ich meine, bei der Wahl von Bush, der hat am Anfang niemanden interessiert, aber nach 9-11, nach dem Afghanistan-Krieg und dann vor allem bei dem Irak-Krieg, gab es ein starkes Ansteigen anti-amerikanischer Ressentiments. Und genau dieses, und das hat natürlich dann viel damit zu tun, dass vor allem die Deutschen sich als pazifistische Nation begreifen und wir haben ja aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, die ehemaligen Befreier nicht gelernt. und sind kriegstreiberisch und im schlimmsten Fall ist Bush Hitler und so. Ich habe auch das Gefühl, dass das in den letzten Jahren wieder ein bisschen abgenommen hat, dass gerade die Wahl von Obama nochmal so in Amerika Euphorie gepusht hat. Oh, Amerika kann schwarzen Präsidenten wählen. Na ja, klar, welches Land denn sonst? Also, und aber so ist so eine. Und ich glaube aber, dass Obama vor allem als Anti-Bush gesehen wurde. Also der, und man in Obama wurden ja Sachen reinprojiziert, die absurd waren. Also dass er eigentlich wollte man, dass er alles rückgängig macht, was Bush getan hat. Dass er die Präsidentschaft zu einem Zeitpunkt bekommen hat, wo Amerika gerade ziemlich scheiße da stand, zwei Kriege geführt hat, die sehr kostspielig sind, die innenpolitische Situation ziemlich scheiße war. Sowas wurde gar nicht berücksichtigt. Es gab, glaube ich, sehr viel Projektionen auf Obama und was Obama erreichen kann. Also insofern, der Anti-Amerikanismus unterliegt auf der einen Seite politischen Konjunkturen und Kriege sind immer sowas wie Trigger dafür. Also Irakkrieg war halt für mich so in der Politisierung, die Auseinandersetzung damit, weil ich zu dem Zeitpunkt auch in Amerika war, also an der linken liberalen Uni in Amerika und dann so einen Blick auf Deutschland hatte. Und das war nochmal eine interessante Perspektive, so, die mich aber sehr beschäftigt hat. Und da gab es eine Hochzeit, jetzt ist, glaube ich, abgeflaut. Das ist aber die eine Ebene, das ist die konjunkturell abhängige Ebene. Und dann gibt es das, was ich so tiefer gesiedelte Schichten eines historischen Ressentiments genannt habe. Die sind immer da und die brechen auf. Und die brechen auf konjunkturabhängig. Und zugleich gibt es im politischen, in Parteien oder so, keine klar anti-amerikanische Haltung. Da würde ich dir zustimmen. Es gibt aber ja selbst in der CDU, die immer so als pro-westliche Partei galt, mittlerweile, zumindest seit dem Irakkrieg, eine größere Auseinandersetzung, wie stellt man sich zu Amerika, welche Rolle spielt Europa darin und diese klar pro-westliche Ausrichtung der Außenpolitik gerät zumindest immer mal wieder ins Wanken. Und das heißt nicht, dass die deutsche Politik jetzt durch und durch anti-amerikanisch ist. Ich glaube, dass dieser Anti-Amerikanismus, dieses Ressentiment, der Hass auf Amerika, sich vor allem auf der extremen Rechten und in Teilen der extremen oder radikalen Linken finden, also in so orthodoxen Linken. Und dieser Pro-Amerikanismus, den sehe ich aber zumindest auf so einer intellektuellen Ebene nicht. Also ich würde sagen, es gibt wenig Intellektuelle, die sich ganz offen als pro-westlich noch bezeichnen. Und mit pro-westlich sowas wie ein universalistisches Demokratieverständnis meinen, sowas wie auch ein Bewusstsein dafür, was es für Westdeutschland bedeutet, hat sich den Westen anzuziehen und so weiter und so weiter. Aber so eine emphatische, universalistische, so einen emphatischen, universalistischen Bezug auf die Aufklärung, die nun mal eine westliche Denkströmung ist, die von ihrem Anspruch her universell ist, von ihrer Herkunft her partikular. Die Aufklärung ist in Europa erdacht, hat ganz wichtige Rolle die amerikanische und die französische Revolution. Und, das habe ich vorhin in meinem Vortrag vergessen, die amerikanische Revolution war übrigens als Fußnote die erste antikoloniale Revolution der Weltgeschichte. Das wird häufig auch ausgeblendet. Aber so ein offenes Bekenntnis zum Westen und zu einem gewissen Wertekanon, der damit dahinter steckt, nämlich Vernunft, Rationalität, eine Gestaltung der gesellschaftlichen Strukturen, die Diskriminierung ausschließen soll und zugleich aber auch ein Bewusstsein der Komplexität gesellschaftlicher Strukturen und damit auch des nie abgeschlossenen gesellschaftlichen Prozesses. Wir werden nie ein Paradies haben. Es wird immer ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein. Und ihr hört das, ich bin mittlerweile sehr realpolitisch geworden. Aber so ein Bewusstsein gibt es, glaube ich, bei deutschen Intellektuellen mittlerweile sehr, sehr selten. Was es gibt als Pro-Amerikanismus, ist eher ein Hype ostdeutscher Prolls, die amerikanische Autos geil finden. Oder Harley-Davidson geil finden. Oder dann ein Dodge Ram 3000 fahren, so ein Monster, das aussieht wie ein Truck, wo man sich denkt, also wie ein Panzermann. Das ist so ein absurder Pro-Amerikanismus, der auch völlig ideologisch aufgeladen ist. Also Leute, denen es häufig sozialökonomisch ziemlich scheiße geht, wo aber genau dieses American Dream Bild ideologisch verarbeitet wird. Aber ich würde meine Haltung auch als pro-amerikanisch bezeichnen, aber eher in so einem emphatisch pro-westlichen Sinne. Und ich habe das Gefühl, dass auf einer intellektuellen Ebene sowas kaum noch vorhanden ist. Das muss man dann irgendwie so nennen, weil das ist ja sehr irreführend dann vielleicht. Wie würdest du es denn nennen? Ja, pro-amerikanisch. amerikanisch ist eben sehr irreführend, weil man gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Also ja, aber das dann müsste man dann eben erklären, ja. Oder überhaupt, also auch pro Amerikanismus, also es ist so immer wieder erstaunlich, wie oft man gegen Ismen kämpfen muss und dass man ständig immer diese Verflachung erfahren muss. Also auch pro Amerikanismus wäre schon wieder eine Floskel, also so eine Phrase, die man kritisieren müsste. Aber nee, ich meine, das Problem ist, auch bei so einem Begriff wie pro-amerikanisch, auch politically incorrect bezeichnet sich als pro-amerikanisch, also diese rassistische Anti-Islam-Hex-Plattform im Internet bezeichnet sich als pro-amerikanisch und pro-israelisch. Die sehen halt Amerika als eine Bastion des christlich. Interessant ist, dass die ganzen Rassisten jetzt plötzlich jüdisch auch immer mit einbeziehen, also christlich-jüdischen Abendlandes. Interessant ist, dass da aber niemand vom Westen spricht. Ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum dieses rassistische, islamfeindliche Milieu, und ich mag den, ich habe auch einen riesen, also ich würde auch eine progressive Islamkritik sehr hochhalten, aber warum dieses rassistische, islamfeindliche Milieu beispielsweise nicht vom Westen spricht, sondern immer vom Abendland, also so eine kulturalistisch definierte Gegen, so ein kulturalistisch definiertes Gegenbild und keines, das auf einer Wertbasis oder sowas, ja, also die Werte der Aufklärung sind potenziell universell und schließen alle mit ein. In der Aufklärung wurde zum ersten Mal die Menschheit als Gattung gedacht. Also, dass man bei Kant von der Gattung Mensch redet, diese berühmte Formulierung, wo er sagt, dass alles, also jeder zur Gattung gehört, der Menschenantlitz trägt. Das ist eine universalistische Forderung, die eigentlich die Grundlage jeder emanzipatorischen und linken Gesellschaftskritik sein muss oder ist. Auch ideengeschichtlich und da Revolution gerade nicht ansteht und auch lange nicht anstehen wird und eher so die Fundamente der Demokratie immer mal wieder Gefahr laufen zu bröckeln, würde ich sagen, dass man auch gerade aus einer emanzipatorischen Sicht prodemokratisch sein muss. Also ich halte ohnehin parlamentarische Demokratie mittlerweile für ein gesellschaftliches Vermittlungsmodell, das funktioniert, das verbesserungswürdig ist oder sowas, aber und das begründe ich mit einem pro-westlichen. Ich würde aber auch sagen, dass eigentlich der Kommunismus als eine Idee eine pro-westliche Idee ist. Also das sowas aus einer, und zwar pro-westlich im Sinne einer Denktradition, im Sinne einer universalistisch motivierten Befreiungs und zwar Befreiung für die gesamte Menschheit Theorie. Und diese Form des Denkens gibt es in Deutschland, glaube ich, deshalb auch ziemlich wenig, was in Deutschland eigentlich keine Tradition des Liberalismus gibt. Die FDP ist ein Witz als eine liberale Partei. Und das hat wiederum was damit zu tun, dass es in Deutschland auch keine erfolgreiche bürgerliche Revolution gab, wo liberale Werte der Demokratie, der Aufklärung und so weiter, sich verankern konnten. Was es in Deutschland gibt, ist eine Tradition des Nationalliberalismus. Und es gab eine kurze Phase in der Weimarer Republik, wo die sogenannte DDP, Deutsche Demokratische Partei, die sowas wie heute der völlig marginale linksliberale Flügel der FDP, für den auch so jemand wie Leuthäuser Schnarrenberger steht oder so. Aber so eine Tradition, die Liberalismus eher als einen Schutz, also als Schutz des Individuums, Schutz vor staatlichen Eingriffen und so weiter versteht, gibt es ja nicht. Ich meine, dieser wirtschaftsliberale Scheiß hat ja nichts mit einer liberalen Gesellschaftstheorie zu tun. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass es in Deutschland keine solche Tradition gibt. Und dass es in Deutschland auch nicht wirklich eine Tradition dessen, was man so vielleicht einen pro-westlichen Sozialismus nennen könnte. Also es klingt jetzt als Begriffskonstrukt erstmal absurd, aber sowas wie demokratischen Sozialismus, der nicht antibürgerlich ist, also nicht gegen die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft. Das Problem ist, dass historisch gesehen alle Versuche, den Sozialismus zu verwirklichen, ihren Rückfall hinter die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft waren. Ich würde da gerade gerne kurz einhaken, weil ja, im Endeffekt jetzt... Ich höre nicht auf zu reden. Ja, jetzt nächsten Monat hier im Café, genau eigentlich um die Geschichte, die du gerade so ein bisschen ausführst, dann wird Rüdiger Matz zu Gast sein im Café Negation. Und wird eben genau so eine deutsche Kontinuität, und es ist eben nie in Deutschland gelungen, ist überhaupt eine bürgerliche Revolution mal zu Ende zu führen, und wie sich so eine explizit deutsche Entwicklung des Kapitalismus eigentlich verzogen hat, wird so ein bisschen historisch darlegen und einordnen. Das wird jetzt nicht noch den Faden immer weiter spielen. Ich kann noch was zur Religion sagen, weil das haben wir gerade in der Zeit. Muss ich? doch schon ein bisschen was zur Religion gesagt. Nee, oder? Also wegen Kerzenbissen, was ich für eine Rolle spielt. Ach so. Das stimmt, ob die wirklich alle so hier bibelgläubig sind. Nee, ich meine, der Punkt ist ja, ob die wirklich alle so bibelgläubig sind. Also die USA ist ein Land, die hat 3 Millionen Einwohner. Mittlerweile über 3 Millionen sogar. 300 Millionen wäre ein bisschen wenig. 300 Millionen. 50 Bundesstaaten, von denen ein Bundesstaat wie Montana von der Fläche her doppelt so groß wie Deutschland ist und 700.000 Einwohner hat. Also ich will nur sagen, dass häufig auch kein Bewusstsein für die Dimension der Größe der USA da ist. Und ich habe da wie gesagt länger studiert, ich bin auch ziemlich viel rumgefahren und habe mir auch ganz viele so komische Staaten wie Kansas angeschaut, die eigentlich ein großes Kornfeld sind. Wo du wirklich stundenlang einfach durchs Nichts fährst. Durch nichts heißt durch irgendwelche Kornfelder oder sonst was. Dieses Land ist so vielfältig. Und deswegen ist es total, noch Generalisierungen sind immer problematisch, bla bla bla. Aber deswegen ist es noch viel schwieriger, allgemeine Aussagen zu treffen. Es gibt einen sehr liberalen Teil, das ist der Nordosten, die New England States, Massachusetts, New Hampshire, Vermont und so weiter. Es gibt dann die Bay Area von San Francisco, die auch so ist. Und dann gibt es das, was von den Ost- und den Westküsten-Intellektuellen als Flyover-Country bezeichnet wird, nämlich alles, was da mittendrin ist. Es gibt in den USA auch so eine West- und Ostküsten-Arroganz gegen die Midwest-Staaten. Nicht ganz zu Unrecht. Aber diese Phänomene und diese Midwest-Staaten heißen auch Bible Belt. Das ist ein anderer Begriff dafür. Und das sind genau, das ist so das Zentrum oder das sind die Staaten, in denen eine christliche Rechte dominant ist, das sind auch mehrheitlich weiße Staaten noch, die sind sehr agrarisch geprägt, wenig Großstädte, also das ist das Milieu, in dem dann in irgendeinem Local School Board der Kreationismus in den Biologieunterricht eingeführt wird und Darwin verboten wird oder sowas. Das ist aber nie über so Lokalinitiativen hinausgekommen, auch wenn es die Versuche gab. Und selbst wenn es gelungen ist, auf der Bundesstaatenebene, und wir haben überhaupt nicht darüber diskutiert, wie die USA als Staat konstituiert sind, also in welchem Verhältnis die Zentralregierung zu den einzelnen Bundesstaaten steht und so, ist, welche Rolle der Kongress und der Senat spielen und so, das ist ein sehr ausgeklügeltes politisches System. Aber selbst wenn so eine christlich-rechte Ideologie, die das Christentum als hegemoniale Religion festschreiben will, auf einer Bundesstaatenebene gewonnen hat, im Sinne, dass jetzt irgendwo 10 Gebote in einem Gerichtsgebäude aufgestellt wurden, gab es bisher immer eine Intervention des obersten Gerichtshofs, der gesagt hat, nein, das geht nicht, das widerspricht dem ersten Grundsatz der Verfassung oder dem ersten Artikel des Verfassungszusatzes, wo Religionsfreiheit festgeschrieben ist und wo eine Artikulation von einer bestimmten Religion im öffentlichen Raum dann als diskriminierend für alle anderen wahrgenommen wird und auch bisher immer so in allen Entscheidungen durchgegangen ist. Das verweist zugleich auch auf die unglaublich wichtige Rolle, die der Supreme Court in den USA hat. Also da werden die Richter ernannt auf Lebenszeit. Und ein ziemlich großes Problem aus einer linksliberalen Sicht in den USA ist, dass während der Amtszeit von George W. Bush irgendwie 4 Richter neu benannt wurden. Und er hat unglaublich konservative, relativ junge Richter noch benannt. Und das ist so, die Demokraten sind in den USA immer die auf Kompromiss machen und die Rücksicht nehmen und die Richter ernennen, wo klar ist, die sind noch 5 Jahre im Amt und nicht irgendwelche 50-jährigen, stockkonservativen Richter. Bisher gab es aber immer dann noch so, gab es die Intervention des obersten Gerichtshofs, wo gesagt wurde, nein, das geht nicht. Es gibt aber eine sehr viel weitergehende Autonomie der einzelnen Bundesstaaten gegenüber der Zentralregierung, als beispielsweise Sachsens gegenüber der Bundesregierung in Berlin hat. Das sagt dann aber was aus über die politische Struktur. Ich sehe aber keine grundlegende Gefahr, dass sich dieses politische oder dass Religion so überhand nimmt oder so. Ich glaube auch, dass diese christliche Rechte, die gerade in den Vorwahlen der republikanischen Präsidentschaftskandidaten wieder einen Auftrieb haben, dass die irgendwie dominant werden wird oder so. Also da sprechen zu viel Faktoren dagegen. So, jetzt reicht's aber, oder? Nein, ich wollte noch. Okay. Du hast ganz, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Also ich denke, dass die USA sehr widersprüchlich sind, wie so ich ja immer so im Leben arbeite. Jede Münze hat zwei Seiten, jede Medaille hat zwei Seiten. Mich wundert, die Zahl mag jetzt nicht ganz stimmen. Ich glaube, in 66 Staaten ist US-Militär stationiert und der Haushalt, der Militärhaushalt ist oft, glaube ich, so überdimensioniert gegenüber anderen Staaten. Mhm. Außerdem die Rüstungsexporte sind, glaube ich, auch an Punkt 1. Also dass das jetzt in den ganzen Zeit halb vier sitzen wir hier, das ist fast um sechs, spielt keine Rolle. Da hätte ich wirklich einfach mal eine Frage, falls du, kannst du ja auch vermeiden, in deinem Denken postkapitalistisch orientiert bist, also dass es noch eine Gesellschaft nach dieser geben könnte, egal wie man dahin kommt. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Also ob du ganz kurz, also nicht eine halbe Stunde, das kann wohl drei Minuten abgemacht sein oder noch kürzer, ob es auch grundsätzliche Kritik an den USA gäbe. Was mich ausschließt, dass man an anderen europäischen, asiatischen Staaten, Großmächten, Regionalmächten, ebenso eine Kritik formulieren kann. Also ich habe so gut wie keine Kritik gehört. Also immer bloß so, naja, das gibt es auch, aber ist nicht so wichtig. Die Frage ist halt, was du mit grundsätzlicher Kritik meinst. Ich würde die USA so kritisieren, wie ich andere Staaten auch kritisiere. Und ich würde die USA nicht mehr kritisieren, wahrscheinlich sogar weniger. Das Erkenntnisinteresse meines Vortrags war ein anderer. Oder war ein anderes. Nämlich was über die Verfasstheit der amerikanischen Gesellschaft auszusagen, was, glaube ich, häufig nicht beachtet wird in der Diskussion darüber. Und immer deutlich zu machen, dass es eine Ebene der politischen Kritik gibt und darunter würde das fallen, was du gesagt hast. Also der aufgeblähte Militärhaushalt ist nicht zuletzt auch ein Riesenproblem für die Amerikaner selbst. Das ist gerade die Debatte, die in den USA diskutiert wird, wo es gibt so keynesianistische linksliberale Ökonomen, Paul Krugman, der immer wieder sagt, diese Aufblähung des Militärhaushalts führt genau dazu, dass wir jetzt diese krassen Einschnitte im Sozialsystem haben und so weiter. Das ist eine Debatte, die in den USA ja selbst läuft. Ich würde sagen, die größten Kritiker. Interessant ist, dass so ein Argument, wie du bringst, zu sagen, hier in 66 Staaten ist amerikanisches Militär stationiert, kommt gerade vor allem von rechten Republikanern. Und das hat was damit zu tun, dass auch diese außenpolitische Diskussion in den USA nochmal anders gelagert ist. Es gibt traditionell zwei Strömungen im außenpolitischen Denken oder so eine Konzeptionalisierung amerikanischer Außenpolitik. Das eine ist, was man Universalist nennen könnte, und das andere Isolationisten. Und die Isolationisten finden sich sowohl auf der extrem Linken als auch jetzt gerade wieder verstärkt in der Republikanischen Partei. Die Phase, dass die Republikanische Partei, als Bush Präsident war, universalistisch war, im Sinne von, wir stürzen Hussein und setzen dadurch eine demokratische Domino-Reaktion in Gang und dadurch wird das ganze Problem des Nahen Ostens irgendwie gelöst, was ja leider viel zu naiv war. Ist nicht dominant in der Republikanischen Partei. Diejenigen, die gerade den Abzug amerikanischer Truppen sowohl aus dem Irak wie auch aus Afghanistan und die Schließung ganz vieler Militärbasen fordern, sind nicht die linken Demokraten, sondern sind gerade wieder isolationistische Republikaner, die in der aktuellen Diskussion wieder stärker geworden sind. Die große Frage ist, braucht es sowas wie eine militärische Führungsmacht Amerika, um gesellschaftliche Verhältnisse weltpolitisch stabil zu halten, oder ist das eher ein Hinderungsgrund? Ich bin mir offen gesagt nicht sicher. Ich würde sagen, ich bin im Großen und Ganzen bin ich froh, dass es eine militärische Dominanz Amerikas gibt. Ich glaube wirklich, dass das eher ein stabilisierender als ein destabilisierender Faktor ist. Das heißt nicht, dass ich jeden Militäreinsatz gut finde oder so, aber ich glaube, dass die Verschiebung des geopolitischen Gleichgewichts, und das ist ganz klar eine Verschiebung hin nach Asien, also China, vor allem China, aber auch Indien, Europa ist ja geopolitisch unwichtig geworden. Eigentlich jetzt gerade gibt es die Euro-Krise, aber was so Militärfragen angeht, ist Europa unter ferner Liefen, weil Amerika ja auch, Europa hätte, selbst wenn es gewollt hätte, militärisch in Jugoslawien nicht eingreifen können ohne amerikanische Unterstützung. eine andere Diskussion. Aber diese Verschiebung des geopolitischen Gleichgewichts, die auch ein Unwichtigwerden Europas mit sich bringt, worüber ich im Übrigen gar nicht unglücklich bin, weil ich denke, dass Europa als Europa im Fokus der Weltpolitik stand im 20. Jahrhundert, es eher nicht zu positiven Entwicklungen gekommen ist. Und das sind auch die ich meine, China hat den ersten Flugzeugträger und so, das sind Fragen, die relevant sind. Auseinandersetzung im südchinesischen Meer, Vietnam hat zum ersten Mal einen amerikanischen Flugzeugträger in seinen Häfen anlanden lassen und es gab gemeinsame Militärübungen, weil es eine klassische Rivalität zwischen Vietnam und China gibt und so weiter. Also die Fragen, die eigentlich relevanten politischen Fragen, verlagern sich ohnehin nach Asien. Die Frage ist, was ist die Alternative zu einer amerikanischen Dominanz? Ist es das, was man unter Multipolarität bezeichnet, dass es verschiedene Machtzentren gibt, wo dann China eins wäre, Amerika das andere, also entweder die Bipolarität, dass man zwei Pole hat, oder vielleicht noch als dritten Pol Europa, wobei Europa militärisch nicht handlungsfähig ist und in außenpolitischen Fragen das relevant ist, staatliche Souveränität ist letztlich eine Machtfrage und die konstituiert sich über Militär, ob man das gut findet oder nicht. Insofern ist ja die Frage, was die Alternative zu einer amerikanischen Dominanz ist. Und ich bin momentan froh, dass es noch sowas wie einen Weltpolizist gibt, weil ich glaube, dass es in ganz vielen Bereichen zu einer Stabilisierung der Verhältnisse beiträgt und nicht zu einer Destabilisierung. Das ist aber bestimmt kontrovers und müssen wir nochmal ausgehender diskutieren. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass es irgendwo in 66 Staaten amerikanische Militärbasen gibt. Ich würde die USA, doch, ich würde sie grundlegend kritisieren, nämlich dass sie die in ihr gesellschaftliches Gewebe eingeschriebene Demokratisierungsforderung nicht offensiv nach außen propagieren. Und das ist aber wiederum der Logik von Außenpolitik geschuldet, dass man so ein Drecksland wie Saudi-Arabien seit Jahrzehnten schützt und dann auch in Kauf nimmt, dass die Proteste in Bahrain von saudischen Truppen niedergeschlagen werden, was Deutschland ja nicht anders macht, wenn sie 2000 Panzer liefern. Das ist halt die Logik von Außenpolitik und die sehr perverse Logik von Rüstungsgeschäften. Also auch die Forderung nach Demokratisierung in Syrien ist lange nicht schnell genug gekommen und geht, denke ich, nicht weit genug und die Sanktionen müssen heftiger werden gegen die Regime-Leute. Also ich denke, dass das ist immer so absurd, wenn man dann abwägen will, was hat Amerika Gutes getan, was hat es Schlechtes getan. Ich glaube aber, dass es, ich meine, Amerika hat Europa zweimal aus der Scheiße gehauen, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Und das sind so Sachen, wo man jetzt gar nicht so aus einer historischen Verbundenheit argumentieren muss, aber ich glaube auch sonst, dass die Dominanz Amerikas nicht unbedingt schlechte Konsequenzen hatte, weil immer dann die Frage zu stellen ist, was ist denn die Alternative davon? Also ich meine, schau dir die Außenpolitik Chinas an. Die ist auch nicht sonderlich humanitär, sondern sogar noch viel weniger auf eine Verbesserung von Zuständen in Ländern, mit denen Handel betrieben wird, ausgerichtet als die von westlichen Staaten. Weil in westlichen Staaten eine Zivilgesellschaft da ist, wo es dann eine Kritik daran gibt. In China würde es keine gesellschaftliche Diskussion geben, wenn 200 Panzer nach Saudi-Arabien geliefert werden. In Deutschland gibt es die Diskussion, ich finde es falsch, dass die Panzer geliefert werden, aber es gibt hier eine Debatte und die Regierung muss sich rechtfertigen und so weiter und so weiter. China hat die Politik der Nichtintervention. Die außenpolitische Maxime der Nichtintervention, das meint, man betreibt mit allen Handel, ohne sich um die innenpolitischen Verhältnisse zu kümmern. Das heißt, man treibt mit den übelsten Diktatoren Handel, man macht Geschäfte mit wem auch immer, das heißt bei China mit allen. Ist ein Stärkerwerden Chinas, was notwendigerweise einem Schwächerwerden Amerikas inbegriffen liegt, ist das besser? Stabilisiert das irgendwie die Weltverhältnisse? Also weißt, und du kannst völlig legitim sagen, die ganze realpolitische Ebene diskutiere ich nicht, mir geht es um eine postkapitalistische Version. Finde ich eine legitime Position, die ich mittlerweile falsch, also ich kann die nachvollziehen, finde sie aber falsch. Weil ich glaube, wenn man sich einlässt auf solche Fragen, dann muss man Außenpolitik diskutieren und dann steht man genau vor solchen Sachen, wo man dann manchmal zwei Haufen Scheiße hat und der eine ist ein bisschen größer und stinkt mehr, also nimmt man den kleineren. Und das ist, wenn man sich auf die Ebene der Realität... Hat man die Wahl zu nehmen? Nee, genau. Du kannst eigentlich machtlos. Nee, du kannst dich... Das entscheiden doch andere. Ja, zum Glück. Also ich bin eigentlich bin ich froh, abgesehen von meinem Ego, das immer mal wieder darunter leidet, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass die deutsche Linke nicht in weltpolitische Entscheidungsprozesse mit einbezogen ist. Ich meine, die es ist völlig egal für die weitere Entwicklung der Rolle Amerikas und auch für die Lösung des Nahostkonflikts, ob ich eine pro-israelische Position habe oder nicht. Und das finde ich auch gut. Und das finde ich allgemein auch gut, dass relativ egal ist, welche Position Deutschland dazu hat. Für einen Nahostkonflikt wird das nicht relevant sein. Aber ich habe jetzt wieder sehr lange geschwafelt und ich glaube, dass zumindest deutlich wurde, in welche Richtung meine Antwort geht. Und dann bedanke ich mich für die lange Diskussion. Wir danken Sebastian Vogt und dem Café Negation herzlich für die Aufnahme der Veranstaltung. Weitere Informationen zu zukünftigen Veranstaltungen findet ihr auf der Seite kaffeenegation.blogspot.de.